tell the hunters, lay down their guns. Tell them that a tiger needs a little bit of love. Let them roam the jungle, let them roam their lands, and stand back and marvel, what a beautiful cat. 'Cause I saw a tiger, now I understand. I saw a tiger, and a tiger saw a man. I saw a tiger, and a tiger saw a man. Ja, und diesmal mit einer Ballade vom nicht König der Löwen, sondern diesmal King of the Tigers, Tiger King, Joe Exotic himself, begrüße ich euch zu einer neuen Spezialfolge Die Dorfschönheiten, Folge 4, Peter die Zweite, X plus Alpha, nein, wie auch immer. The end is near, aber hoffentlich coming soon for Bri and never comes and there comes a new tomorrow and enough with the bad English an dieser Stelle. Das war wunderbar, wie Mr. Lordy sagen würde. Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ja, ihr habt es gleich gehört. Robert hat ja das letzte Mal schon drüber gesprochen, über diese Dokumentation Tiger King. Und ja, ich habe sie mir auch angeguckt. Ich bin so ein bisschen neugierig geworden durch alles, was ich so davon gehört habe. Und schöne Grüße an dieser Stelle auch an Robert. War eine coole Folge das letzte Mal mit schönen Empfehlungen. Midsommar habe ich auf jeden Fall auch auf meiner Liste, werde ich mir bestimmt anschauen, bald mal. Ich versuche gerade so ein bisschen auch Sachen nachzuholen jetzt gerade. Und ja, Tiger King habe ich eben viel gehört von verschiedenen Leuten auch. Die Rocket Beans haben darüber geredet, also bei der Binge wurde darüber gesprochen. Und ich habe das jetzt mehrfach gehört und davon irgendwie schon die ersten Memes gesehen, habe gedacht, was hat's damit auf sich? Ich habe mir daraufhin einfach mal so die erste Folge von dieser Miniserie angeguckt und konnte nicht mehr aufhören, Leute. Ohne Scheiß. Also das ist unfassbar, was da passiert ist. Also da hat ja Robert schon jede Menge dazu gesagt, aber ich wollte nur noch mal kurz dort andocken und muss sagen, ja, das ist echt wie im Film. Was dort passiert, absolut, also ist für mich unvorstellbar, wie da Leute sich gegenseitig auch versuchen, immer ihren Arsch irgendwie an die Wand zu kriegen und andere auszunutzen und irgendwie ihren eigenen Weg dadurch mehr auszubauen und eine bessere gepflastertere Straße nischig hinzubekommen. Unfassbar. Also hat mich auch ein bisschen aufgeregt, aber irgendwie auch fasziniert, was da passiert ist, weil es eben eigentlich auch klingt wie so ein Drehbuch von einem Film. Und ich meine auch gehört zu haben, dass da wahrscheinlich Folgeproduktionen kommen werden, vielleicht sogar eine tatsächlich Serienumsetzung. Mal gucken, ob das nur ein Hoax ist oder ob da wirklich was dran ist. Aber das ist echt heftiger Kram, auch was da passiert ist, was Robert auch gesagt hat, mit Suizid und sowas. Zum Teil auch kommt da diese Dokumentation an einen schweren Punkt. Also mich hat es da sehr getroffen, zum Beispiel an dieser Stelle, wo ich dann auch dachte, eieiei, worum geht's jetzt? Wo sind wir jetzt? Das ist gerade harter Tobak. Aber trotzdem muss ich sagen, das Ding hat irgendwie zum Nachdenken angeregt, viele Leute, denke ich. Also gerade was diese Großkatzen-Thematik angeht, glaube ich, ist das nicht verkehrt, vielleicht auch durch sowas populär Aufmerksamkeit zu generieren, solange es eben nicht zu sehr in Unterhaltung ausartet. Das ist es eben an der Sache wieder, die gefährliche Seite. Also es ist wie Hollywood faszinierend irgendwie, aber auch gleichzeitig erschreckend, gerade auch was diese Carol Baskin, also da sind ja eigentlich nur komische Leute am Start und diese Carol Baskin, die am Anfang da als Mutter Teresa dargestellt wird, der Tiger und sowas, die tickt ja auch nicht ganz richtig, muss man an der Stelle sagen, und was die macht, ist bald noch schlimmer eigentlich. Da die Leute komplett auszusitzen, denen da bald so sektenartig da so ein Zirkel aufzubauen und so, ach ja, wenn ihr kostenlos arbeitet, es geht ja nur um die Tiere und ja, wenn ihr dafür arbeitet, kriegt ihr das nächste T-Shirt und seid im nächsten Kreis und nächstes Jahr bist du Laser-Vegetarier Stufe 6 oder was weiß ich. Ach Gott. Furchtbar. Also generell auch, ich fand diesen Doktor, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der hat halt auch so viele Großkatzen, Doktor Dan, Doc, Mr. Doc, keine Ahnung, Doc Brown, nein, das ist ein guter Doc, ich weiß es nicht mehr. Ich komme gerade nicht drauf, aber wer es gesehen hat, weiß es bestimmt. Das ist ja auch so ein Kunde, der auch noch clever genug ist, um nicht zu viel zu zeigen und sich nicht zu sehr hinter die Kulissen schauen zu lassen. Der ist ja nochmal eine ganz andere Marke. Also die haben mich zum Teil auch aufgeregt, die Leute, wie die da umgehen. Vor allem am Ende die Leidtragenden sind eben die Tiere. Und wie es Robert auch so schön gesagt hat, eine Person hat es da wirklich treffend formuliert, hätte man dieses ganze Geld, was da in Gerichtsprozesse und was weiß ich alles geflossen ist, irgendwelche Verfahren, hätte man das genutzt, um eben die Tiere zu schützen, wäre viel mehr getan worden. Also hätte das viel mehr gebracht, als so ein Quatsch auszufechten oder solche Feldzüge ins Land zu führen. Also das ist schon absurd. Aber auch so ein bisschen sinnbildlich in meinen Augen für Amerika. Genug dazu. Tiger King, schaut es euch mal an, wenn es euch interessiert. Ich glaube, das kann man durchaus mal machen. Aber eben, man muss über manche Sachen auch wirklich kontrovers sehen und sich da Gedanken drüber machen. Okay, kommen wir zu etwas Erfreulicheren. Ich mache jetzt gleich mal eine Ankündigung. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, ich freue mich sehr, dass auf jeden Fall Death Stranding neben mir liegt. Ich bin damit noch nicht durch, ich habe es aber angefangen und bisher geht der Daumen nach oben auf jeden Fall bei mir. Ich freue mich sehr drüber. Aber ich möchte es erst fertig spielen, bevor ich da Näheres zu sage. Und das liegt auch daran, dass ich noch nicht fertig geworden bin, glaube ich, oder noch nicht weit genug bin, dass da eben noch so ein Spielchen dazwischen gerutscht ist. Und davon habe ich das letzte Mal auch erzählt. Und zwar ist das Final Fantasy VII Remake. Natürlich, weil das jetzt so frisch draußen ist, ja noch nicht mal eine Woche, werde ich jetzt, ich nehme heute am 16.04. auf, werde ich noch nichts darüber verlieren. Ich werde, also an dieser Stelle noch nicht, ich werde es ans Ende dieser Spezialfolge packen, das Thema, und natürlich versuchen, erst so ein bisschen spoilerfrei zu reden und dann einen Spoiler-Part wirklich, also ich muss mich darüber auslassen, ist klar, über dieses Thema, das ist natürlich so ein Herzensthema, habt ihr auch gehört in Folge, ich habe nochmal nachgeguckt, Folge 26, die Dorfschönheiten, Split-Theme, die dritte, da habe ich mich mal ausgelassen über das Original Final Fantasy VII, könnt ihr euch auch nochmal anhören. Und also das ist für mich ein Riesenthema, dieses Spiel einfach. Ist wahrscheinlich auch eins der Spiele, was ich am meisten in meinem Leben gespielt habe. So, also das habe ich so oft angefangen oder auch durchgespielt und immer wieder. Und das ist echt ein Thema meines Lebens, krass. Also das stelle ich ans Ende. Und da könnt ihr ja dann, wer das noch spielen will, könnt ihr entsprechend erst noch so einen spoilerfreien Part euch anhören, wenn ihr das wollt. Oder wenn ihr gar nichts hören wollt, wisst ihr, das kommt am Ende. Und ich mache jetzt erstmal weiter mit was anderem. Assassin's Creed Odyssey, habe ich das letzte Mal noch gesagt, dass ich da noch kein endgültiges Fazit dazu ziehen wollte. Jetzt ist das so ein bisschen gefestigter, die ganze Nummer. Also, Assassin's Creed Odyssey. Man hat die Auswahl, ob man eben Alexios nimmt oder Cassandra oder wie sie heißt. Man hat ja zwei verschiedene Charaktere am Anfang, eben männlich oder weiblich. Ich habe mich für Alexios entschieden. Weil ich da einfach Bock drauf hatte und irgendwie weiß das für mich so, das Ganze besser verkörpert hat. Wobei ich auch gehört habe, dass wohl so diese Romane und sowas drumherum geschrieben wurde, wo eher auf Cassandra passen und eigentlich die Story mehr auf sie gemünzt wäre oder besser passen würde. Das stimmt schon zum Teil. Also das, ich weiß, was damit gemeint ist, gerade wer das Spiel gespielt hat. Also ich gehe da jetzt nicht spoilermäßig drauf ein, was da direkt passiert. Weiß ich aber schon, was glaube ich der Gedanke dabei ist, dass sie da besser gepasst hätte als Protagonistin. So, also dass man sie eigentlich wählen müsste. Und dass man vielleicht, dass die Macher des Spiels vielleicht diese Option einfach hätten rauslassen sollen und sich lieber für eine feste Figur entscheiden hätten sollen, weil eben Alexios an manchen Stellen nicht so richtig passt in die Story. So. Hätte man ja machen können. Horizon Zero Dawn. Ich hätte fast Until Dawn gesagt. Horizon Zero Dawn. da haben sie es ja mit einer weiblichen Protagonistin gewagt, alles, oder in verschiedenen anderen Spielen, Tomb Raider oder was auch immer, warum nicht, gell? Warum nicht einfach diese Auswahl weglassen und einfach eine weibliche Protagonistin nehmen und diese Wahlmöglichkeit, die eigentlich gar nicht so wichtig ist in meinen Augen, ob man jetzt eben vorgefertigten Charakter weiblich oder männlich nimmt, finde ich eigentlich ein bisschen Käse. Ist eigentlich Quatsch in meinen Augen sogar, muss ich sagen. Weil für mich ist dann sinnvoller, komplett einen Charakter selbst erstellen zu können, als irgendwelche vorgefertigten Charaktere zu wählen, mit denen ich dann eben viele Stunden verbringe. Und das ist natürlich der Hauptpunkt auch bei Assassin's Creed Odyssey. Odyssey steht nicht für ein kurzes Spiel, natürlich, sondern für ein langes Abenteuer. Eine lange, lange Reise. Und das war's auch. Und das ist auch schon einer der Kritikpunkte, den ich natürlich habe. Ich bin da so, dass ich das mittlerweile nicht mehr so ganz genießen kann, wenn Spiele so extrem lang sind. Manche mögen das, wenn sie einfach ganz viel Gameplay bekommen. Kann ich auch nachvollziehen. Also wen das freut. Aber mir ging es so bei dem Spiel, dass es mir wirklich zu sehr irgendwie die Länge gezogen war. Also das wird wirklich eine Odyssee, wo dann eben mehrere Hauptquests auch mit der Zeit dazukommen, wo dann irgendwie noch der Kult des Kosmos auftritt und dann sollst du den noch verfolgen, aber eigentlich willst du ja deine Familie wieder vereinen und das sind alles so Sachen, wo das für mich dann so ein bisschen zerfasert wird, so nach dem Motto, wo ich dann nicht so richtig wusste, okay, was soll ich denn jetzt machen? Das eine passiert so ein bisschen parallel mit dem anderen, also es wird alles so nach und nach in deiner Haupt-Odyssee wird das alles nach und nach angeschlossen, so dass das schon Sinn macht, dass das hinzukommt, aber ich finde das einfach zu viel. Also ich habe zwar noch so die ein oder andere Hauptquest noch abgeschlossen, weil es mich interessiert hat. Und das letzte Mal habe ich ja auch gesagt, dass ich mir noch nicht sicher bin, was noch so mythologisch folgt in der Einrichtung. Die habe ich natürlich noch verfolgt, die eine Hauptquest, und habe dann noch das bekommen, natürlich, was ich wollte. Also das Hauptspiel besteht eher weniger aus mythologischen Figuren. Es wird immer mal was angedeutet, aber ich mag das natürlich auch, wenn so mythologische Wesen drin sind und die findet man zumindest in einem der Hauptquest-Abzweige trifft man die. Das muss man natürlich auch dazu wissen, dass die noch kommen. Ich hätte nämlich das Spiel fast beendet und habe gedacht, okay, ich habe jetzt eigentlich die Main-Quest, für mich war die Hauptquest Familie, darum ging es für mich eigentlich in dem Spiel. Das ist eigentlich auch das Hauptding. So, und habe dann gedacht, gut, das war's, das war das, was ich wollte. Und eigentlich kann ich jetzt aufhören. Das war ein schönes Ende, fertig. Und dann habe ich gedacht, na gut, guckst du nochmal die eine Nebenquest an. Was sollte das eigentlich? Was sollte das? Wo sollst du da hingehen? Und dann habe ich festgestellt, ach, da verbergen sich also diese mythologischen Wesen, auf die ich mich so gefreut habe. So. Und das hat natürlich dann noch so seinen Reiz bei mir gehabt, dass ich dann noch ein bisschen weitergespielt habe. Und muss sagen, das hat mir dann am Ende fast noch mehr Spaß gemacht, diese Reise zu diesen verschiedenen Inseln, wo du dann eben entsprechend den Minotaurus triffst oder die Medusa oder den Zyklopen oder die Sphinx. Das hat mir schon Spaß gemacht. Das fand ich dann wieder richtig cool. Denn nämlich ein Problem für mich am Spiel ist auch, dass es eben aufgrund seiner Länge natürlich irgendwann auch mit den Missionen sehr repetitiv wird. Also es wiederholt sich ganz oft, dass man da immer wieder dasselbe macht. Die Kämpfe sind zwar geil, machen Spaß, sind wuchtig. Das Gameplay hat mich auch immer wieder angestachelt, irgendwie weiter zu leveln. Also dieses Level-System, was drin ist, hat mir auch Spaß gemacht. Das mag ich ja grundsätzlich immer, so eine Level-Komponente, dass man dann wieder neue Fähigkeitspunkte bekommt, die wieder in seine Fähigkeiten stecken kann. An einem bestimmten Level ist es auch so, dass man dann auch noch gezielt einzelne Fähigkeiten verbessern kann. Das heißt, grundsätzlich kannst du in diesen Skill-Tree immer 3 Punkte pro Fähigkeit investieren. Sei das nun so ein RAM-Angriff, der wird dann eben immer stärker. Und wenn du dann aber 3 Punkte investiert hast, kannst du nicht mehr weiter leveln. Aber wenn du dann eine gewisse Level-Cap erreicht hast, ich glaube, das war Stufe 50, konnte man dann frei investieren. So, also dann konnte man nochmal Einzelfähigkeiten steigern, so um Prozentwerte. So, und das fand ich dann nochmal einen interessanten Aspekt. Das ist natürlich dann wirklich Endgame-Kram, wo du dir dann auch überlegen musst, wie viel habe ich jetzt schon gespielt, wie viele Stunden habe ich da jetzt schon reingesteckt, muss das jetzt noch weitergehen? Also habe ich da jetzt noch Bock drauf, das weiter zu leveln, das wie mit diesen ganzen Söldnern, die es da gibt, also man wird immer wieder, wenn man jetzt Leute umbringt, tötet, wird man dann verfolgt von Söldnern und da gibt's im Prinzip so eine Söldner-Rangliste. An die kann man sich hocharbeiten auf Rang 1. Das habe ich gemacht, habe es auch geschafft. Kriegt man auch eine Trophäe natürlich für. Und dann taucht auf einmal, der Söldner auf dem ersten Rang war Level 50. Und ich habe so gedacht, okay, 50 ist vielleicht dann End-Level-Cap quasi, Begrenzung, da passiert nichts mehr. Und dann hieß es, ja, ab jetzt kannst du eben gezielt Fähigkeiten verteilen. Und dann ist auf einmal links die Seite von dieser Rangliste plötzlich gekürzt worden auf nur noch 4 Ränge unter mir oder 5 Ränge. Und auf der rechten Seite sind plötzlich noch 4 S-Ränge aufgetaucht, die plötzlich bis Level 80, 90, 100 gehen, keine Ahnung. Die muss man ja auch immer erst entdecken, dass man weiß, welches Level die sind, diese Söldner und sowas. Wo ich dann dachte, ach nee, das hat mich dann wirklich extrem abgeturnt und da dachte ich dann so, nee, das muss nicht mehr sein. Wobei ich eben lange Zeit wirklich großen Spaß drin hatte. Man hat ja diesen Aspekt mit dem Segeln auch dabei, was Robert auch schon mal erwähnt hatte, bei anderen Assassin's Creed Spielen, was mich auch sehr so an Pen and Paper Folge 50 erinnert hat, Robert da ein cooles Abenteuer gemacht hat mit der Karibik, wo es eben auch viel drum ging, das Schiff aufzuleveln. Das ist ja auch so ein Aspekt bei Assassin's Creed Odyssey, dass du dein Schiff immer mehr verbessern kannst, dass du mehr Rammschaden machst oder die Pfeile mehr Schaden machen oder die Speere, du häufiger werfen kannst, mehr Salven verteilen kannst, Feuerpfeile, was weiß ich alles. Und das ist natürlich dann auch ein cooles Gefühl, das immer mehr aufzuleveln, dieses Schiff, und immer stärker zu werden, immer größere andere Schiffe angreifen zu können, fettere Beute zu bekommen. Es ist schon ein belohnendes System. Und grundsätzlich im Spiel ist auch so, dass es wirklich Looten und Leveln auch ist, dass man ganz häufig neue Waffen findet, bessere Waffen, andere Waffen, dass man auch verschiedene Waffensets ausprobieren kann, ob man nun eher eine Langwaffe spielt, oder Kurzwaffen, ob man Schwert nimmt, Dolche, Speere, mit dem Bogen schießt. Ich hatte grundsätzlich immer so 2 Waffensets. Ich hatte auf der einen Seite die Dolche, so als Schnellkampfwaffe im Nahkampf, wenn es wenige Gegner waren, und wenn es viele waren oder große Gegner, habe ich meist immer dann so einen Stab gehabt oder einen Speer. Am Ende war es dann Poseidons Dreizack. Sowas finde ich auch wieder geil, wenn man dann so legendäre Waffen bekommt, die auch wieder Anspielungen sind auf gewisse mythologische Figuren. Das macht mir Spaß. So, das mag ich einfach. Natürlich sind auch verschiedene historische Persönlichkeiten im Spiel drin, wie Sokrates oder Pythagoras und weitere, die man dann eben auch kennt, entsprechend Hippokrates. Das fand ich natürlich auch ganz geil. Und auch diese Anspielung immer so mit diesen Mythen. Und man hat ja immer Dialogoptionen, dass man dann sagen kann, ja, die Götter gibt's gar nicht, mich haben die Götter gar nicht geschickt, da ist ja viel so mit Aberglaube und sowas. Das mag ich. Also die Welt ist schon grundsätzlich gut aufgebaut, hat mir Spaß gemacht, die Erzählungen sind nicht schlecht, aber irgendwann wird's halt dann so, bah, also irgendwann hat's mich nicht mehr gereizt und da hat sich das dann verloren. Und ich habe dann noch so die Add-ons ein bisschen angefangen, aber ich muss dann sagen, so das Schicksal von Atlantis und hier die erste Klinge, das wird dann alles immer nur das kleine Gleiche im anderen Gewand, und es sind nochmal interessante Stories, die da angefangen werden, gerade das Schicksal von Atlantis, wenn man da dann ins Elysium kommt, und das hat mich dann wieder fast ein bisschen gereizt, aber ich dann gemerkt habe, das ist eigentlich wieder das Gleiche, was du machst, wie vorher, nur ein bisschen mythologischer angehaucht, da ich dann gedacht, bäh, okay, das war's. Abschluss, und außerdem kam Final Fantasy VII Remake, dazu später mehr. Um diese Phrase auch wieder unterzubringen. Warum auch nicht? Weiterhin habe ich auf Netflix Carol and Tuesday endlich fertig geguckt. Den Anime, von dem ich mal erzählt habe. Der zweite Teil kam ja Weihnachten raus. Weihnachten 2019, Heiligabend. Und ich habe es jetzt endlich mal geschafft, den zweiten Teil zu gucken. Es waren nochmal 12 Folgen. Und es ging wirklich so weiter, wie ich da Bock drauf hatte. Also wie mich diese Serie auch begeistert hat. Dieses unbeschwerte, zum Teil beschwingte, märchenhafte, das Singen, diese Natürlichkeit der Protagonistinnen, Carol und Tuesday, genauso das Ganze drumrum. Also der Manager, der macht mir immer sehr viel Spaß, den sie da dabei haben, der eher wie so ein Rocker aussieht, der auch immer so ein bisschen verpeilt wirkt, oder man so nicht genau weiß, hat er da wirklich einen Plan von dem, was er macht, oder ist es mehr Schein als Sein, aber der meint es grundsätzlich gut mit den beiden und hat da auch immer gute Ideen, auch wenn sie immer ein bisschen unkonventionell sind. Das gipfelt zum Teil auch in Folge 14, für mich das absolute Highlight. Folge 14, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Auf jeden Fall kommt da ihr Manager auf die Idee und sagt, Leute, wir müssen erstmal eine Single produzieren, um uns ein bisschen Namen zu machen. Wir brauchen einen Produzenten. Ja, aber wie kriegt man den jetzt her? Dazu muss man sagen, sie hatten die Option, einen Plattenvertrag abzuschließen. Den hat aber ihr Manager ausgeschlagen, weil er gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Hier mit so Großkonzernen, dafür passt für uns einfach das ganze Portfolio nicht. Also der hatte so ein bisschen die Bedenken, dass sie ausgenutzt werden können. Das wird natürlich alles immer so comedy-mäßig dann auch entsprechend parodiert, was mir gut gefallen hat. Weil die beiden natürlich Carol und Tuesday denken dann, warum hat er das nicht angenommen? Aber eigentlich beschützt er sie vor Schlimmeren. Und das finde ich auch gut, dass so dieser Rundumschlag auf das Business so ein bisschen genommen wird, dass das gezeigt wird, es gibt eben die Möglichkeit, ganz schnell aufzusteigen, aber man kann auch extrem tief fallen, was dann auch thematisiert wird. Und Folge 14 eben, meine Lieblingsfolge, suchen sie sich dann einen Produzenten und sagt dann ihr Manager, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, sagt er dann, ja, Taupe, er ist ein legendärer Produzent, aber er ist nicht mehr im Showgeschäft, er hat sich zurückgezogen. Und dann gehen die in so ein richtig abgeranztes Viertel, so mit Kriminalität und allem, so richtig Slums-mäßig. Da werden dem bald schon von irgendwelchen Kindern da die Instrumente geklaut. Und dann ist halt so die Idee, ja, wie findet man den jetzt? Und dann sagt eben ihr Manager, sagt, ja, Taupe, wir müssen ihn anlocken. Wir müssen geile Musik spielen. Er wird immer angelockt von guter Musik. Ich da auch an Pokémon denken musste. Und dann stellen die sich halt irgendwo hin, musizieren, die Leute finden es cool drumherum. Und irgendwann kommt der Typ am Ende der Folge. Ich glaube, das war noch Folge 13 sogar. Das war noch so der Aufhänger dahin. Auf Folge 14 wird dann richtig geil. Da kommt er halt an mit so einer fetten Axt. Der sieht halt aus wie so ein Baumfäller. So ein Waldarbeiter, wie so ein Waldschrat. Hier so ein bisschen Dumbledore-Bart, aber so durcheinander. So ein großer, stämmiger Typ. Und er kommt halt erstmal an mit so einer Axt und wedelt da um sich vor Wut und benimmt sich da wirklich wie die Axt im Walde, sprichwörtlich. Und natürlich, die Mädels sind erstmal eingeschüchtert, schreien, denken, was ist das für ein Irrer? Und dann stellen sie eben fest, das ist dieser legendäre Produzent, den sie gesucht haben. Sowas liebe ich ja, sowas Abgefahrenes, sowas Beklopptes. Das passt auch total zu Anime. Und der Dude, der hat mich so zum Lachen gebracht. Ich musste wirklich schreien. Ich habe mir vorhin noch mal ein paar Szenen angeguckt von Folge 14. Und ich musste wieder schreien vor Lachen, weil ich den so lustig finde. Der ist eben, ihr müsst euch vorstellen, das ist eben wirklich so ein Waldschrat, wie er im Buche steht. Und der dann auch so spricht, ist so richtig unbeeindruckt von dem, was die Mädels machen. Und seine Sprache besteht daraus, dass er ganz viel flucht. So. Und dann sagt er dann so zu ihnen, ja, das war richtiger Scheiß, was ihr gemacht habt. Und dann sind die erstmal aus einer Häuschen und denken, was? Das war doch gut. Und hä, was will da von uns? Nein, das war scheiße. Und ihr Manager stellt erstmal fest, das muss dieser Taupe sein. Denn man redet von ihm, man sagt von ihm, er ist brutal unverschämt. Seine Marotte ist, dass er eben erstmal Musiker runter macht, um die erstmal auf den Boden zu holen, so, und erstmal guckt, ob die das überhaupt abkönnen und erstmal grundsätzlich Leuten selten mit Sympathie entgegenkommt. Und da habe ich schon das erste Mal gefeiert, weil er dann sagt, nee, das ist scheiße. Das ist alles scheiße, was ihr macht. Und dann sollen die dem auch irgendwelche Lieder vorspielen, sollen ihnen da das beste Lied anbieten, was sie haben, weil es soll ja eine gute Single werden, die er durchstartet. Und Taupe organisiert dann ein paar Musiker, auch einen Altbekannten, den man aus dem ersten Teil der Staffel kennt. Und die kommen dann rein in das Studio. Und er hat natürlich so ein ganz teures Neumann-Mikro, das wird auch noch so thematisiert, das wird auch so als Musiker ganz witzig. Dass dann gesagt wird, oh, das ist ein Neumann-Mikro, die sind richtig gut. Großmembran-Mikro, und er testet dann auch die Akustik in diesem Holz, in dieser Holzhütte und sowas, in der sie aufnehmen von ihm. Und dann kommen diese Musiker rein und begrüßen, also die kennen sich eben gegenseitig, Carol und Tuesday kennen eben diesen einen Musiker auch, der dabei ist, den Basser. Und die sagen dann, ach hallo, du bist es, was machst denn du hier? Und dann sagt der Produzent Taupe erstmal so, ja, da seid ihr ja endlich, ihr Arschlöcher. Da hab ich geschrien vor Lachen. Ich das so geil fand, wie der einfach nur guckt. In diesem Gesicht. Und dann erstmal die Leute angeflucht, die machen das umsonst, gell? Und der patzt die erstmal alle an. konnte ich nicht mehr. Und natürlich, so geht das dann auch weiter. Also irgendwann wird es auch so ein bisschen übertrieben. Also immer, wenn der auftaucht, später in der Serie auch, also der taucht dann seltener auf. Das ist so für mich die Highlight-Folge mit dem gewesen. Und die müssen natürlich dann auch unendlich viele Takes aufnehmen, bis sie es im Kasten haben, haben dann richtig Augenringe. Und am Ende sagt er dann, das war Scheiß. Das war richtig guter Scheiß. Bevor die anfangen, sagt er auch noch zu denen, ich will, dass ihr mir den besten Scheiß gebt, den ihr könnt. Ich weiß, das ist platt. Ich könnte mich da nur beeiern drüber. Über so ein Mist, wie der dann auch redet, wie der die da blöd anmacht von der Seite. Und es sind ja eigentlich so, so zierliche Mädels und der haut da so, denen so Dinger entgegen und die wissen gar nicht, wie sie mit dem umgehen sollen. Feiere ich. Das war für mich richtig, also einer der absoluten Hochpunkte dieser Serie. Hat mich sehr amüsiert. Also auch der Rest hat mir gut gefallen. Die nimmt dann auch einen Verlauf, diese zweite Staffel dieses Animes. Dieser Verlauf wird dann relativ dramatisch auch und geht dann auch so Richtung Einwanderer, also eine aktuelle Thematik auch, womit ich gar nicht gerechnet hätte, denn eben, die leben ja auf dem Mars, musizieren dort auf dem Mars und dann geht es eben so um den Konflikt Einwanderer von der Erde auf den Mars und umgekehrt und der Mars will sich so ein bisschen abschotten und von der Erde unabhängig machen und die Schotten dicht machen und im Prinzip geht es am Ende drum, eigentlich dem Mars und die Erde wieder zu versöhnen, also eigentlich ein Lied zu schreiben, das die Welt inspiriert, alle wieder zusammenholt. Das ist ja das, was schon am Anfang angedeutet wird der Serie. Das heißt, ja, den beiden ist es gelungen, das 7-Minuten-Wunder zu schaffen. Und darum geht es eigentlich dann in den letzten Folgen. Das nimmt dann echt noch eine krasse Wendung so, also wie dann auch Musiker zum Teil dann aufgrund ihrer Musik dann auch so ein bisschen von der Polizei festgenommen werden, zum Teil verfolgt werden. Also krass, dass da solche Thematiken mit reingebracht werden. Und am Ende gibt es dann natürlich, sorry für den Spoiler jetzt, aber ihr hattet genug Zeit, es euch anzugucken. Gibt's dann, sorry Leute, aber ich muss es tun, gab's einfach dann den We Are The World Moment, also wo dann ganz viele Musiker aus dieser kompletten Serie nochmal auftauchen und da mitsingen und da nochmal eine Performance hinwerfen, eine Performance liefern einfach, die dem würdig ist, einen schönen Abschluss dieser Serie. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt, aber bis dahin war es ein schöner Abschluss, der mir gut gefallen hat. Dieser Song ist auch ganz cool, den sie gemacht haben. Sowieso die Performances waren für mich immer ein Highlight und generell in dieser Staffel gab es auch so ein paar Sachen nochmal, also in diesem zweiten Teil, der mich da echt nochmal begeistert hat, wo es so richtig ins Schwerelose bald ging für mich, gefühlt. So, ich dachte, krass, das fühlt sich gerade so dermaßen unbeschwingt an, da kommt nämlich dann noch eine Figur, die so ein bisschen über den Dingen schwebt, so die eine ganz spezielle Sexualität hat und so ein bisschen, es war so fast ein bisschen der Michael Jackson Moment, so der eben ein großartiger Musiker ist, aber ein bisschen merkwürdig, weird ist auf seine Art und Weise, was ich aber auch großartig fand. Ich kann mir vorstellen, dass es auch verstört, so dieser Moment, aber ich fand es unheimlich interessant. So, das kommt, glaube ich, dann auch Folge 15 oder so ist es. So, und der hat auch eine total interessante Stimme. Also mir gefallen auch die Stimmen, die Sänger der Serie. Insgesamt eine geile Serie, die mir gut gefallen hat. Wirklich auch für Musiker, glaube ich, was Interessantes. Und ich muss echt sagen, ich habe Bock auf ein Album davon. Und ich habe es noch nicht so richtig rausgefunden. Wenn ihr es wisst, schickt es mir gerne, also schickt es gerne an unsere E-Mail oder irgendwie macht einen Post, keine Ahnung. Mich würde mal interessieren, ob es da ein Album von gibt bisher. Also ich habe es noch nicht so richtig gefunden. So, wenn, dann müsste ich es mir wahrscheinlich importieren oder so. Aber ich habe da echt Bock auf diese ganzen Songs, die in der Serie kommen, als Album. Möchte ich gerne haben. Also hat mir echt gut gefallen. Die Musik hat meinen Geschmack getroffen. Und wie gesagt, ich mag es auch, dass da so ein Rundumschlag auf dieses ganze Musikbusiness mit Stalkern und falschen Freunden, Ruhm, der plötzlich neue Leute, angebliche Familienmitglieder anlockt und so Kram. Also da werden so ganz viele Sachen angesprochen, finde ich echt gut. Und dass eben dieser Weg, den Carol und Tuesday gehen, auch nicht so ein direkter Weg ist. Also sie versuchen es natürlich, ihren Weg so in dem Musikbusiness zu machen, aber dass es nicht immer so ist, jetzt wird es immer besser, wir gewinnen immer, wir schaffen alles sofort, sondern dass sie auch immer mal scheitern, Umwege gehen müssen, dass der Weg das Ziel ist, so dass es darum geht, dran zu bleiben einfach. Das finde ich echt inspirierend an der Serie. Und ich denke auch, wenn ihr einfach mal Bock habt auf etwas, was euch ein bisschen verzaubert, was euch ein bisschen entführt, ist das auch ein guter Anime. Empfehlung Carol and Tuesday, nach wie vor. Okay. Dann komme ich natürlich mal wieder zu meinem Peter testet Spezial. Peter testet Artikel. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was ich das letzte Mal gesagt habe. Das letzte Mal hatte ich ja das Batmobil so ein bisschen vorgestellt von Lego. Und diesmal habe ich was anderes. Es geht diesmal nicht mit Lego oder Klemmbaustein weiter, sondern ich habe einen YouTube-Kanal entdeckt und zwar heißt der Comic Cave. Und das ist ein Laden aus Hamburg, die eben mit verschiedenen US-Comics und Figuren handeln. Und das ist ein Laden, den gibt es schon seit über 25 Jahren in Hamburg, die eben jetzt gerade im Rahmen von der besagten Krise gerade einen C19-Sale machen. Und da jeden Tag kommt ein Video auf dem Kanal, wo sie dann wieder eine neue Figur an oder ein neues Set anpreisen, wo sie sagen, hier, das bieten wir euch jetzt an. Also die versenden eben jetzt gerade wie verrückt auch, damit sie natürlich auch bestehen können. Und ich finde das echt krass, was die für eine Auswahl haben. Also das ist echt, also ich fokussiere mich da gerade mehr auf die Figuren und ich habe da Sachen entdeckt. Ich habe ja Robert schon mal was geschickt, wo ich schon echt lachen musste. Also man kann da ganz viele Sachen auch vorbestellen, die bald kommen werden. Unter anderem irgendwelche Gremlin-Figuren mit Zubehör, natürlich mit Helikoptermütze. Gibt's da so ein Gaming-Gremlin gibt's da als Set. Oder es gibt einen Gremlin, wie eben im Film, dann auch mit so Ausstattung, der dann eben diesen Mantel hat, den man dann auch, mit dem man dann verschiedene Posen aus dem Film nachstellen kann, wo er dann den Mantel aufmacht. Das ist ja wie so ein Exhibitionist. Oder eben so ein Pokerset noch dabei hat, so einen kleinen Pokerhut so vorne, so ein Dealerhut. Finde ich ganz cool. Oder so eine kleine Fliege zum Umbinden. Sowas mag ich ja, solche Actionfiguren, so die so ein bisschen speziell sind, was du nicht überall siehst. Und davon haben die natürlich jede Menge. Das ist so ein bisschen Nirvana in meinen Augen, was das angeht. Also nicht Nirvana, sondern ihr wisst, was ich meine. Das ist für mich das gelobte Land. Also ich habe bei denen mal mich durch die Seite durchgeklickt, durch den ihren Store. Und da muss ich echt sagen, da waren so coole Sachen dabei, wo ich hängen geblieben bin einfach. Und wo ich noch so einiges vorhab, wahrscheinlich mir so in Zukunft zu besorgen. Und gerade so auf dem Kanal sind ja so viele Videos, wo man mal gucken kann, was die so in der Vergangenheit bekommen haben. Manche Sachen haben sie mal nicht da, kriegen sie dann wieder rein. Da kann man immer wieder regelmäßig reingucken und kriegt dort einfach eine gute Übersicht darüber, was aktuell da ist, auch mit eigenen Meinungen von den Leuten. Ich mag diese Leute sehr. Also ich finde die sehr sympathisch einfach, weil die eben immer sehr interessante Meinung haben zu den Sachen. Sie haben eben auch eine gewisse Erfahrung über die Jahre gemacht mit den Figuren, haben alle ihre Sammlungen oder ihre Erfahrungen gemacht im Verkauf oder Wiederverkauf, privat oder was auch immer und kennen sich da eben gut aus und können da immer zu den Figuren sagen, was an den Figuren jetzt besonders ist oder was diese Figur hervorhebt oder warum diese Figur jetzt in ihrem Preissegment besonders interessant oder gut ist. So. Und das mag ich sehr, so. Das geht natürlich dann von günstigen Figuren ab 15 Euro, 10, 15 Euro bis hoch in die Tausenderbereiche. Ist natürlich klar. Aber es gibt natürlich dann auch Sachen, die sehr interessant sind. So, die für mich herausragen. Das sind zum Beispiel so Gremlin-Figuren, die habe ich noch nirgendwo gesehen. Oder eben, wo habe ich's? Zum Beispiel Kit Fisto kann man vorbestellen jetzt von Star Wars, falls er ihn nicht kennt. Kit Fisto Figur für 27 Euro. Kommt bald. Oder dann von irgendwelchen DC Artists gibt es zum Beispiel Figuren, die dann den Pinguin umgesetzt haben als Tier-Menschen-Hybridwesen. So. Also der dann aussieht wie der Pinguin als DC Bösewicht. Und gleichzeitig aber auch, wie das Tier aussieht. So, das finde ich ganz interessant. Da gibt es hier so eine DC Artists Alley. Kollektion sozusagen. Und da gibt es eben den Pinguin oder Robin, der dann eben entsprechend auch aussieht wie der Vogel, oder Batman als Fledermaus. Das sind sehr interessante Sachen, oder Harry Potter Figuren. Was ich natürlich auch sehr stark finde, jetzt so alles, was im Rahmen vom Mandalorianer kommt, da kommt jetzt eine richtig interessante Star Wars Vintage Collection, kommen da neue Sachen raus. Das ist natürlich so eine Serie, die ich auch noch auf dem Schirm habe, die ich unbedingt sehen muss. Da warte ich aber erstmal, bis alles rauskommt. Und dann will ich das in einem Rutsch gucken. Also ich habe mir Disney Plus noch nicht geholt, aber es wird auf jeden Fall mal so sein, dass ich mir mal die 7 Probetage gönnen werde, und dann werde ich gucken, ob ich es behalte oder mal einen Monat schaue und dann mal gucken, wie lange mich das fesselt. Also ich weiß, da gibt es einige Sachen, die mich interessieren. Sachen wie Roger Rabbit oder sowas, was ich gerne mal nachholen will oder mal wiedersehen will. Den kenne ich so ein bisschen, aber auch nicht so ganz. Habe ich als Kind immer so ein bisschen mal mitgeguckt, aber der soll auch gut gealtert sein zum Beispiel. Auf sowas freue ich mich einfach. So, auf sowas habe ich Bock, und das werde ich auch mal ausprobieren. So, jetzt komme ich zu dem, was ich mir gekauft habe. Die Figur war natürlich auch dabei, haben sie auch mit vorgestellt. Beziehungsweise sind zwei Figuren, aber mich hat eigentlich nur eine von beiden interessiert. Aber aufgrund der Tatsache, dass das einfach so ein umfangreiches Set ist, in dem Preissegment, habe ich mich dann doch für dieses Zwei-Figuren-Set entschieden, und ihr könnt es euch bestimmt schon vorstellen. Es ist natürlich eine God of War Figur. Es ist ein Kratos mit Atreus zusammen. Also es ist der aktuelle Kratos aus der neuen Reihe, aus der nordischen Mythologie, mit dem langen, dicken Bart, mit Axt dabei. Und er hat einfach, das ist unfassbar, diese Figur. Ich habe da, glaube ich, 24,99 für bezahlt, für dieses Set. Ich glaube, das kostet jetzt wieder 30. Man hat diesen Kratos dabei, müsst ihr euch vorstellen. Und der kommt eben mit ganz viel Zubehör noch. Der hat seine Chaosklingen dabei. Der hat also nicht nur ein Set Chaosklingen, der hat noch ein zweites Set Chaosklingen. Einmal Chaosklingen normal. Dann hat er noch welche mit Ketten richtig dran, wie man es aus dem Spiel auch kennt, die man natürlich dann auch an den Armen dranstecken kann entsprechend, dass die halten, die Ketten. Der hat ein Schild dabei, einmal das eingefahrene Schild, das ausklappbare Rundschild. Der hat die Axt natürlich dabei, ein kleines Messer natürlich zum Erlegen von irgendwelchen Tieren oder Zerlegen beziehungsweise weiden, quasi ausweiden. Der hat einen Wechselkopf dabei, also einen mit geschlossenem Mund, einen mit geöffneten, schreienden Mund, was ich natürlich bevorzuge. Den kann man richtig cool platzieren. Der hat vorne noch so Fußzehen, die man auch kippen kann. Das heißt, man hat dann natürlich noch die Möglichkeit, den so ein bisschen halb auf Zehenspitzen zu stellen, also für interessantere Posen natürlich zu positionieren. Der hat verschiedene Plastiksorten auch dran, so gerade was so dieses Lederimitat, nenne ich das jetzt mal, angeht. Das ist eher so weicheres Plastik, das gefällt mir gut, so rundrum. Man hat so ganz viele Details an der Figur, wie hinten einen Beutel dran, an der Seite hinten noch eine Tasche. Man hat diesen Mimir-Kopf dabei, den er auch im Spiel mit sich trägt. Also eine unfassbar schöne Figur, finde ich, die auch wirklich was hermacht. Ich werde sie euch natürlich mit als Foto beilegen. Und jetzt kommt's. Es sind noch, ich bin nur bei der Kratos-Figur, ihr merkt's, gell? Da ist noch eine zweite Figur. Und da sind noch verschiedene Waffeneffekte dabei. Das heißt, man hat da noch quasi wie so ein Eiseffekt, da den man auf die Axt draufstecken könnte, und wo das dann eben so aussieht, das würde gerade die Axt mit Eiselement schwingen. So, die Axt kann man übrigens hinten auch in dieses Omega-Zeichen einhängen, wie es im Spiel auch ist. Finde ich richtig cool. Es gibt für die Klingen einen Feuereffekt, so einen Flammeneffekt, wo man die brennen lassen kann. Und es gibt noch für die Fäuste, wenn er in so seinem Rage-Modus kommt, gibt es eben auch noch so Flammeneffekte. Und es gibt eben noch wechselbare Hände für Kratos. So, also allein der Kratos hat schon so ein Sammelsorium an Kram, den man hier dran packen kann oder unterschiedliche Sachen einfach mit dem machen kann, was unfassbar ist in meinen Augen. Habe ich so noch nicht gesehen. Ich bin da jetzt auch nicht extrem der Sehne drin, aber ich habe mir so ein paar andere Figuren angeguckt, was da so dabei ist, und da muss ich sagen, da ist diese Figur echt unfassbar. Okay, 35 € kostet dieses Set jetzt. Ah ne, ich habe 30 bezahlt und 35 kostet es jetzt. Stimmt, ich habe mich vertan mit meinem Preis. Aber das ist ein Set, was ich nur empfehlen kann, auf jeden Fall. Also wer Bock hat auf eine richtig geile Kratos-Figur jetzt im neuen Stil, das ist eine absolute Empfehlung. Könnt ihr euch natürlich auch gerne noch mal das Video dazu angucken. bei Comic Cave auf dem YouTube-Kanal. Guckt ruhig mal rein. Ein interessanter Subkanal ist auch noch Comic Toy Hunter, der sich dann noch mehr so mit Spielzeug oder Spielzeug aus den 90ern und sowas auseinandersetzt. Da habe ich auch Sachen wiederentdeckt, wo ich sagen muss, ist komplett verschollen in meinem Kopf gewesen. Mighty Max. Mighty Max, das war so das Polly Pocket für Jungs. Und jetzt denkt ihr, hä? Polly Pocket? Hä? Fußspuren? Das war geiler Scheiß. Das waren so richtig so Grusel-Monster-Kollektionen gab es ja. Das waren so Monstergesichter. Oder da gab es so eine fette Spinne. Die hat man aufgeklappt und innen drin war nochmal eine kleinere Spinne, wo man von außen schon die Beine gesehen hat. Und man dachte, die gehörte zur großen Spinne. Und dann war da aber innen drin die kleine Spinne. Da habe ich schon mal auf eBay geguckt. Das Zeug ist auch relativ erschwinglich. Da hatte ich mehrere von den Sachen. Oder das gab es auch mit Star Wars. Oder ich weiß nicht, ob das alles Polly Pocket war. Aber auf jeden Fall so ähnlich dieser Stil. Gab es dann eben so ein R2-D2, den man aufklappen konnte. Und dann hat man da eben aus Episode 6 entsprechend da Jabba's Palast mit dem Rancor drin und Falltür. Und hatte verschiedene Figuren drin eben so in Mini-Ausgabe. Und konnte das spielen. Ach, da habe ich mich stundenlang mit beschäftigt als Kind. Da sind jetzt Gefühle wieder hochgekommen bei mir, das glaubt ihr gar nicht. Also ich hatte es ja beim letzten Mal schon mit den 80ern, 90ern und jetzt, wo ich das ja gerade so sehe oder da gesehen habe bei den Kanälen, habe ich gedacht, ei. Geiler Kram. Oder das gab es auch mal mit Power Rangers, das hatte ich auch mal, den roten Ranger so in so einem Set. Egal. Kommen wir zurück zu dem Kratos-Set. Es gibt noch den Atreus und Atreus hat noch einen Bogen dabei, eine Wechselhand, 4 Pfeile, die man einzeln auch so, also die wirklich einzelne modellierte Pfeile, die man hinten in den Köcher reinstecken kann. Ein kleines Messer, was man auch einstecken kann. Und das war's bei ihm. Mehr ist es bei Atreus nicht. Aber mit dem kann man eben dann auch verschiedene Posen einnehmen, dem Pfeil in die Hand geben, den Bogen aufspannen. Aber mit dem habe ich nicht so viel ausprobiert. Mich hat der Kratos interessiert. Vielleicht gebe ich den auch mal weiter, den Atreus, weil der den brauche ich nicht unbedingt, wenn den, vielleicht mache ich mal ein Gewinnspiel oder sowas damit oder ja, verschenke den, keine Ahnung. Momentan ist der noch in der Packung und der Kratos ziert mein Zimmer natürlich. Comic Cave ist natürlich auch geil, ich mag bei denen das Logo auch, das erinnert mich so ein bisschen an Geschichten aus der Gruft, da ist eben so eine Art Vampir vorne drauf und so in der Gruselschrift so Comic Cave drüber, so wie, sieht eben auch aus wie so eine Höhle, so drüber, so eine Wölbung am oberen Rand von dem Logo, sehr interessant, cooler Laden, also wenn ich mal in Hamburg bin, gehe ich auf jeden Fall hin, also wenn das alles vorbei ist, habe ich richtig Bock drauf, richtig Bock. Und wie gesagt, die Jungs, bei denen finde ich eben auch cool, nochmal dazu, dass die eben auch der Armin, der Inhaber von dem Laden, der sagt auch immer wieder, kauft nicht beim großen A-Comics, kauft bei eurem kleinen Händler um die Ecke, der freut sich drüber. So, und wie gesagt, Planet Comics, ihr wisst es, gell? Support your local dealer. Was anderes kann ich nicht sagen. So muss es sein. Ja, und die lassen natürlich dann nebenbei auch immer in den Videos so ein bisschen ein paar Comic-Tipps fallen. Und das finde ich sehr interessant wieder, weil die ja eine langjährige Erfahrung haben mit Comics, viel durch haben, viel gelesen haben. Und wenn die dann mal so einen Tipp von sich geben und sagen, pass auf, der Comic ist interessant oder das ist einer der besten Batman-Comics, den ihr lesen könnt, dann kriege ich natürlich hier solche Ohren. Gell? Also ihr seht es jetzt nicht, aber ich kriege Riesenohren sozusagen. Oder es gibt ein Video, in dem empfehlen sie so ein paar geile Spider-Man-Hefte, so, wo sie dann wirklich sagen, ja, okay, wenn ihr mal ein paar geile Sachen, ist schwierig irgendwo anzufangen, aber wenn ihr mal ein paar geile Dinger lesen wollt, Paperback, Spider-Man Spezial 14, keine Ahnung mehr, ich weiß es nicht mal, wie es genau hieß, aber das sind so Sachen, die ich dann interessant finde, wo ich dann wirklich interessant zuhöre und gespannt bin auf Empfehlungen, so. Oder eben, unter anderem, manchmal lassen sie auch so Sachen fallen, wo sie sagen, das sind eben keine Empfehlungen oder das können wir euch nicht empfehlen, das solltet ihr lassen, das wurde zwar viel verkauft, aber ist eigentlich eine schlechte Story. Und ebenso lassen sie natürlich auch am Rande, und da bin ich auch wieder ganz Ohr, Sachen fallen, von denen ich noch nie gehört habe. So. Und sowas mag ich ja. So, ihr wisst, ich bin da immer so ein sehr zu haben für Sachen, die nicht so viele auf der Mütze haben. Ich sag nur Murder Falcon. Geiler Scheiß. So viel zum Shopping diesmal und Comic Cave. Schaut vielleicht mal rein, wenn es euch interessiert. Ich finde es sehr cool, sehr interessant. Hab da wirklich Sachen wiederentdeckt und bin echt hyped. Und nun komme ich noch einmal zu Netflix. Ich habe The Community angefangen. Auf Empfehlung von Antje Wessels, die das natürlich in der letzten Butter Binge-Folge gesagt hat, dass die Community ein riesen Fan von ist und dass das jetzt auf Netflix kommt. Und hat da also einiges davon erzählt. Und ich bin eben immer so ein Mensch, der sich gern begeistern lässt von anderen oder möchte gern auch nachvollziehen können, was andere Leute an etwas finden. Also immer, wenn jemand mit großer Begeisterung von etwas erzählt, mit so einem, wenn ich merke, da will jemand dich von etwas überzeugen oder sagt, dir Gründe darlegt, warum etwas gut ist, dann merkt man, da ist so ein Herzblut dahinter. So. Und dann bin ich immer ganz ohr und interessiert, mich da irgendwie mal reinzuschauen oder zumindest mal rein zu lunzen, um ein Gefühl zu bekommen. Und wenn es mir richtig gut gefällt, bleibe ich dann eben dran. Und das hat bei The Community auch ziemlich gezündet, muss ich sagen. Alter, ist das eine coole Comedy-Serie. Also das ist wirklich geiler Scheiß. Ich glaube, es liegt natürlich bei mir auch dran, das ist eine Lerngruppe auf dem College, Studenten, die sich zusammenfinden, so ein bisschen durch Zufall, beziehungsweise weil eben einer im Prinzip der Protagonist, mit dem man so die Serie anfängt, ich überlege gerade, wie er heißt, Winger auf jeden Fall, Jeff Winger, genau, Jeff Winger, der Name schon wie so ein Actionheld, finde ich. Jeff Winger fängt halt so an, der ist ein bisschen Frauenheld und hat immer irgendeine am Start so und fängt eben jetzt nochmal an zu studieren und ist schon ein bisschen älter und hat früher als Anwalt gearbeitet und ist so ein bisschen, man merkt schon ein bisschen so seine Art, dass er auch so ein bisschen skrupellose Züge hat und das natürlich auch gern ausspielt und entdeckt natürlich eine heiße Blondine am Campus und denkt sich, die mache ich klar, irgendwie muss ich die so an mich binden oder muss irgendwie das hinbekommen, dass ich mit der irgendwas anfangen kann. So. Und merkt eben relativ schnell, Britta ist das, diese Blondine, dass die kein Dummchen ist, dass die was auf dem Kerbholz hat, Überzeugung hat und dass er da ein bisschen intellektueller um die Ecke kommen muss. So, und daraufhin sucht er irgendwie eine Möglichkeit, an die ranzukommen, sozusagen, und merkt, okay, die Möglichkeit wäre ein Spanischkurs. So, also wir sind im selben Spanischkurs und ich könnte ihr ja ein bisschen Nachhilfe geben, obwohl ich mich da nicht so richtig mit auskenne, aber kriegt das bisschen Spanisch, das kriege ich schon hin. Und lädt sie dann ein in so einen Lernraum. Und das wird im Prinzip dann auch so das Hub von dieser ganzen Lerngruppe. Und sie ist natürlich auch nicht doof. Und das mag ich sehr an der Serie. Also da die Leute spielen, auch wenn sie manchmal wie Dummchen rüberkommen, spielen das trotzdem gut aus oder haben dann immer noch so ein paar Trümpfe in der Hand oder kommen mit anderen Sachen um die Ecke oder haben nochmal einen anderen Plan, was ich sehr interessant finde. Und die hauen sich eben auch clevere Sprüche um die Ohren, also das passt auch so alles zu der Thematik, machen sich auch immer schön rund und Britta ist natürlich nicht blöd und bestellt in diese Lerngruppe einfach noch ein paar Leute mit dazu und was natürlich Jeff sehr ärgert und Jeff haut natürlich dann auch ab und die werden auch dann relativ schnell schon in der ersten Folge merken sie, dass da irgendwie mehr ist, dass sie sich vielleicht ein bisschen zusammenfinden können und dass sie sich doch vielleicht mögen, die Leute. Und das wird natürlich so im Verlaufe dieser Charakterentwicklung immer interessanter und cooler gemacht. Teilweise ist es so eine Hassliebe, wie das manchmal in der Freundschaft auch ist, dass man sich manchmal überhaupt nicht leiden kann, dass man sich Sachen an den Kopf knallt, die man nicht so meinte oder jemand mal egoistisch handelt und andere darunter leiden und dann gilt, Sachen zu klären. Es werden bestimmte Romanzen finden statt in der Serie auch mehrere unterschiedlich untereinander. Das geht auch immer so hin und her. Da wird auch immer mal geknutscht und das ist einfach auch charmant und witzig gemacht. Das mag ich so. Es gibt ganz viele Referenzen, ob das nun Star Wars ist, irgendwelche Actionfilme. Es gibt interessante Paintball-Folgen in der ersten Staffel, Folge 24. Unfassbar lustig. Die Folgen haben immer so eine Länge von 20 Minuten, müsst ihr euch vorstellen. Die Paintball-Folge ist ultra lustig und cool. Ich mag ja diesen, habe ich jetzt den Namen auch schon wieder vergessen, Ben Chan. Das ist quasi der spanische Dozent von der Truppe. Und der wird gespielt von diesem Dude aus Hangover hier, Leslie Chow. Ich liebe ja diesen Schauspieler. Der ist halt immer so ein bisschen drüber und macht halt immer so Scheiße, was da irgendwo nicht hinpasst. Also das ist so alles ein absurdes College, auf was sie da gehen. Greendale, auch der Studienleiter, der ist nicht ganz bei sich, der macht immer irgendwelchen Mist, verkleidet sich komisch. Es gibt Gastauftritte von Jack Black oder fällt mir gar nicht ein. Auf jeden Fall großen Schauspielern. das mag ich einfach so. Da ist so eine Varianz drin. Und trotzdem im Kern bleibt eben so ein gewisses Team da. So eine gewisse Gruppe, die aus 7 Leuten besteht, diese Lerngruppe, die eben wirklich auch eine Vielfalt ausstrahlen, wie ich selten gesehen habe, wo sich eigentlich fast jeder abgeholt fühlen müsste. Was natürlich an manchen Stellen dann, auch wenn es mal in Folgen um Religion geht, dann auch so in seiner Vielfalt überspitzt wird, dass der eine dann welchen Laser-Buddhist ist oder sowas, gell, und irgendwelchen Scheinsekten angehört und sowas. Gerade hier Pierce Hawthorne von Chevy Chase gespielt, ist da der Knaller. Also was der immer hat, das ist, müsst ihr euch vorstellen, ist wie ein Rentner an der Uni im Prinzip. Und der haut da immer Sachen raus und der ist häufig sehr egoistisch auch. Also der setzt allen nochmal einen Hut auf und hat aber relativ viel Geld zur Verfügung und schmeißt mit dem um sich und hat natürlich die Mittel, da auch immer irgendwelchen Scheiß zu bauen oder irgendwelchen Kram anzuleiern. Da haut man sich manchmal dann nur noch weg. Also was der für Komplotts dann irgendwann anleiert, das ist so daneben, aber irgendwie passt es so zu dieser Figur, dass man das einfach akzeptiert. So und eigentlich dann nur noch drüber schmunzeln muss oder wirklich, mir ging es nur darum, dass ich öfters auch herzlich gelacht habe, weil es da Running Gags gibt, die immer wieder auftauchen, wie es gibt dann irgendwelche Mitstudenten, die immer mal auftauchen, wie Sternbacke. Das ist ein Student, der hat so Koteletten, die sind dann eben in so, die hören unten so in Sternform auf. So. Das sieht ultra bescheuert aus. Ich weiß, diesen Typen. Und der hat immer wieder, hat er dann auch neue Sachen, der verändert sich dann immer wieder. Im nächsten Semester hat er dann plötzlich einen Zylinder auf, wie Slash oder sowas. Also so nach dem Motto, ich habe mich weiterentwickelt. So. Die machen dann alle Veränderungen durch, die aber so kontinuierlich auch immer wieder aufgegriffen werden oder hinterfragt werden oder eben bestimmte Sachen auch, wo man sich dann manchmal denkt, hä, warum hat er das jetzt gemacht? Dann auch selber von den Figuren oder den Mitstudenten hinterfragt werden, sagen dann, hä, warum machst du das jetzt gerade eigentlich? Was soll das? So, große Liebe auch für Abed einfach, der so ein extremer Filmnerd ist, der das ständig ausspielt, so fast schon ein bisschen roboterhaft spricht, was aber zu dieser Figur auch passt, der sich mit allem möglichen Scheiß auskennt, Referenzen rauspulvert, als wäre es nichts. Es gibt Spezialfolgen, die so regelrecht animiert sind, also animiert in dem Sinne, es gab eine, die ich gesehen habe, ich weiß, dass später noch welche kommen in den späteren Staffeln, es gab eine, da war das so ein bisschen wie Robert Chicken, so ein bisschen so Knetfiguren, eine Folge, sehr interessant auch. An der Serie finde ich auch neben dem ganzen Klamauk, den sie macht, das Interessante, dass sie häufiger auch tiefere Botschaften mit sich trägt. So. In dem Sinne, dass man Sachen auch wirklich daraus mitnehmen kann. Sachen, die man mit Menschen nicht macht oder Dinge fürs Leben, wie man mit gewissen Situationen umgehen kann, was vielleicht leichter gewesen wäre, was dir geholfen hätte. Natürlich wird das alles in so ein Comedy-Gewand verpackt, der absurd ist, aber man kann gewisse Sachen sich draus ziehen, denke ich so. Und das finde ich gut so. Am Ende ist es ja diese Gruppe, die immer wieder besteht, die es immer wieder aufrappelt. Und das finde ich interessant, dieser Menschenkreis, diese Kerngruppe, dass die sich immer wieder findet, auch auf Umwegen über irgendwelche Zombie-Apokalypsen wieder zusammenfindet. Ja, es gibt Zombie-Apokalypsen und wie gesagt, es ist voller Referenzen. Er ahnt's nicht. Also das ist so cool. Macht echt Spaß. Also ich raffe da bestimmt auch über die Hälfte wird nicht reichen, 70% der Anspielungen nicht, weil ich da einfach nicht so ein extremer Cineast bin, wie ein Schröck vielleicht oder sonst jemand. Wobei Schröck ist natürlich bald unerreicht. Aber ihr wisst schon wie, ich gucke da nicht so extrem viel, aber da kann man sich echt viel rausziehen so oder echt viel entdecken. So Folgen auch immer wieder gucken. Echt cool, interessant. So. Und ja, ihr merkt es, also große Liebe für diese Serie, die bereitet mir einfach immer wieder gute Laune. Das ist so, jede Folge wie nach Hause kommen, so, dass du denkst, ach, das sind sie wieder, jetzt sitzen sie wieder zusammen, jetzt schmeißen sie sich wieder ein paar Sprüche um die Ohren, so. Es gibt auch Folgen, die nicht so unbeschwert sind, Aber trotzdem ist es eben dieser Zusammenhalt, der es für mich dann auch wieder ausmacht am Ende. So. Und es kann auch nicht jede Folge geil sein, das ist klar, bei so einer Serie, aber es gibt ganz viele Folgen, die ich sehr mag. Wie gesagt, ein ganz großes Highlight ist diese Paintball-Folge in der ersten Staffel. Die ist mega. Also da kommen so viele Actionfilme. Also da habe ich auch ganz viel wiedererkannt. Da kommen so viele Andeutungen an Actionfilme, wo ich dann wirklich auch geschrien habe vor Lachen. Beziehungsweise einfach mich auch so gefreut habe über die Anspielungen, dass ich wusste, wo das hingehört oder auf was das anspielt. So. Und wie es umgesetzt ist, gefällt mir auch. Mir gefällt auch immer wieder, wie sich die Protagonisten in verschiedene Kostüme reinschmeißen, je nachdem, was gerade ansteht. Es gibt Weihnachtsspecials oder irgendwie, wenn mal Halloween ist oder sowas, was die dann für Outfits wählen, die passen auch immer sehr zu den Figuren einfach in der Serie. So wie Abed, der dann plötzlich ein Batman spielt in einer Folge. So, das passt dermaßen, dass er auch die ganze Zeit dann in dieser tiefen Stimme spricht wie Batman. Ich bin es. Ich bin es. Ich werde euch helfen. So. Ich bin vielleicht nicht der, den diese Stadt verdient, aber der diese Stadt braucht. Ich weiß nicht mal, was er genau sagt, aber es war jetzt ein bisschen improvisiert, ihr wisst schon. Impro gehört auch dazu. Zu die Dorfchen. Ja, Community. Mehr sage ich dazu nicht mehr. Schaut euch vielleicht mal rein, schaut mal so die erste Folge, ob es euch ein bisschen anfixt und dann mal weiter. Also das nimmt echt einen interessanten Verlauf, wie das alles so kommt. Ich finde, da ist für jeden was dabei. Also ich finde, da kann sich jeder was rausziehen. Da ist so viel drin. Also wer keinen Bock hat auf Comedy, für den ist vielleicht nichts. Aber ich glaube, das kann so viele Menschen, so vielen Leuten Spaß bereiten. Probiert's mal aus, wenn ihr Bock drauf habt. The Community. Und jetzt kommt das groß angekündigte Remake Final Fantasy VII. Ich muss noch mal tief durchatmen. Eieiei, ich halte es gerade in Händen, das Spiel noch mal. Das ist wirklich, allein wenn ich das Cover sehe, kommen schon so Gefühle hoch. Wenn ich da Cloud einfach sehe mit seinem Schwert vor dem Shinra-Hauptgebäude. Ach, das ist schon toll. Dann das Zeichen dazu, dieses Symbol von dem Meteor. Und ja, ich konnte meine Finger, sobald es da war, nicht mehr davon lassen. Es kam einen Tag, nachdem es offiziell rauskam, an, am 11.04. Und ja, ich musste es natürlich anfangen und konnte eigentlich im Prinzip nicht mehr aufhören. Und habe es auch relativ schnell durchgezogen und das hat so Spaß gemacht. Und, das ist einfach so dieses ganze Prinzip, klar, es sind viele Jahre vergangen, es ist dieses ganze Spielprinzip modernisiert, in anderes Gewand geholt, dieses rundenbasierte, ich habe ja schon viel dazu gesagt in vergangenen Folgen, ne? Einfach das Ganze modernisiert, dass man eben unten diese ATB-Leisten hat, die sich füllen und immer wenn man so eine ATB-Leiste hat, kann man eine Aktion machen. So. Gleichzeitig hat man aber diesen Action-Anteil, der so in Echtzeit läuft, diesen Action-Roleplay-Anteil, wo man dann eben wirklich Button mashen kann oder eben gedrückt halten kann, die Schlagtaste. Man hat auch immer die Möglichkeit bei den Kämpfern, dass man auf Viereck normale Moves macht und auf Dreieck haben sie meist so einen Spezialangriff. Das ist bei Cloud zum Beispiel, mit Viereck macht er seinen normalen Schwertwirbel, seinen Around-Wirbel oder wie es das immer nennt. Und wenn man auf Dreieck drückt, geht er dann in so eine Offensivhaltung, wo er dann eben seine Verteidigung fallen lässt. Dafür mehr Schaden macht natürlich, von oben fett ausholt, aber natürlich auch mehr Schaden bekommt in dieser Haltung. So, das heißt, man sollte diese Haltung natürlich auch taktisch einsetzen. So, zum Beispiel, wenn Gegner am Boden sind, was man eben schaffen kann, indem man die Schockleiste, die Gegner haben, die haben immer unter ihrer Energieleiste eine Schockleiste. Und je nachdem, was man so für Angriffe macht, werden die im Schock anfälliger. Und dann gibt's nochmal spezielle Kommandos, mit denen man dann diese Schockleiste schneller füllen kann. Und wenn sie dann im Schock sind, können sie natürlich nichts mehr machen, sind sozusagen gestackert, sagt man. Also die sind wie paralysiert, machen nichts mehr und dann kannst du richtig draufkloppen und machst nochmal extra Schaden. So. Und das ist natürlich dann immer der Zeitpunkt, wo man dann seine fettesten Angriffe wie die Offensivhaltung oder sowas dann rauskloppen sollte oder dann mit allem draufhauen sollte, was man hat. So. Man hat natürlich immer die Möglichkeit, ich gehe gerade erstmal sehr aufs Gameplay ein, immer die Möglichkeit auch zu pausieren mit X, ins Menü zu gehen und da dann gemütlich neue Angriffe, Befehle herauszusuchen oder erstmal kurz einen Überblick über das Geschehen zu verschaffen. Es ist so bei dem Spiel, dass man die Gruppen immer vorgegeben bekommt, also die werden immer automatisch zusammengesetzt, was eigentlich im Original, also man hat ja nur diesen Midgard-Teil, eigentlich nur den Anfang vom Original, eigentlich in diesem Part zum Großteil auch so war, meiner Erinnerung nach, weil man da eben nach und nach erst die Figuren kennenlernt und dann nach und nach überhaupt erst dann die Figuren sich aufeinandertreffen, also dass sie dann mal auseinandergehen, was passiert, dann sie wieder zusammenkommen und neue Konstellationen entstehen und sie sich dann wieder neu zusammensetzen. Gut, okay, gegen Ende gab es ein paar Möglichkeiten, die Truppe zusammenzustellen, doch, ich erinnere mich gerade, aber ich finde das ganz okay, wie sie es gemacht haben, dass die Gruppen immer vorgegeben sind und das macht auch Sinn in dieser ganzen Zusammensetzung, das passt schon. Sie haben natürlich diesen ganzen Part mehr ausgeweitet, also es ist der Midgard-Teil plus eben noch mehr Sachen dazwischen und das Ende ist natürlich auch anders. So, mehr gehe ich da jetzt erstmal nicht drauf ein. Es werden neue Charaktere natürlich eingeführt, komplett neue, was natürlich klar ist, wenn du das ganze Ding ausweitest, neue Schauplätze auch dazukommen, dass da auch wieder neue Charaktere mit rein müssen. Und zudem werden andere Charaktere, die schon bekannt waren, aus dem Original vertieft. So ist es eben ganz speziell der Fall bei Jesse. Jesse ist ein Teammitglied von Avalanche. Und Avalanche ist ja diese Terroristen-Organisation, in der quasi Barrett und Cloud mitmachen. Also Cloud wird ja angeheuert als Söldner. Barrett ist der Chef und hat dann eben noch da im Prinzip seine Kumpels mit dabei. Jesse, eine junge Dame, Bix und Wedge, noch zwei Dudes. Und ja, Tifa macht natürlich noch so ein bisschen mit, aber die ist eben am Anfang dann eher noch so in der Bar, im siebten Himmel. So nennt sich diese Bar. Und kommt dann später dazu. Aber das ist ja erstmal so dieses Grundteam, was man im ersten Reaktor oder gleich am Anfang, auch wenn ihr die Demo gespielt habt, kennenlernt. So. Und gerade Jesse ist so eine Figur, die wird im Vergleich zum Original ordentlich vertieft. Also da erfährt man wirklich wesentlich mehr von ihr. Wo ich mir natürlich dann auch dachte, okay, ich weiß, wo ihr hinwollt, was euer Gedanke dabei ist. Aber ich finde es auch gut, dass sie sich so gewisse Freiheiten genommen haben. Das ist auch ein Punkt, der neu ist. Also natürlich wird dieser Part ausgeweitet, aber auch die Erzählung wird zum Teil geändert. Es gibt so ein paar Sachen, die werden anders auserzählt, ein bisschen anders ausgelegt, anders gezeigt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also ich finde gerade so die Inszenierung, wie sie alles gemacht haben, diese Story, wie die Leute miteinander interagieren, wie sie miteinander reden, das gab es ja damals nicht, Sprachausgabe, wie sie vertont sind, welche Charakterzüge die Leute bekommen dabei, wie diese Charakterzüge wieder aufeinandertreffen und interagieren, gefällt mir richtig gut. Wie das einfach gemacht wurde, passt für mich zusammen. Da gibt es wenige Sachen, wo ich gesagt habe, das finde ich gerade ein bisschen dumm oder unnötig. Dumm eigentlich nicht, dann eher unnötig. So, das ist auch so mit manchen Sideplots oder manchen Main-Strängen, also von der Hauptstory. Ein paar Stränge gibt es dabei, die ich unnötig fand, so, wo ich dann dachte, oh, jetzt merke ich aber, jetzt wird's unnötig gestreckt. So, hätte nicht sein müssen. Macht noch Sinn meinetwegen, aber es ist so extrem herbeigeführt, so. Also das, wenn dann eben eine Hauptquest erweitert wird, dadurch, dass eine neue Figur dabei ist und die dann eben nochmal ein extra Anliegen hat, wodurch man nochmal woanders hingehen müssen, dann denke ich mir, okay, das ist ja jetzt dermaßen erweitert mit Absicht, so was nicht hätte sein müssen. Gerade an der Stelle, an der sie da auch sind in der Story, aber das wird gerade so unkonkret, ihr wisst gerade, glaube ich, gar nicht, wovon ich rede. Gerade an der Stelle war es absolut unnötig. Aber ja, also das ist das, was ich meine. Es gibt neue Einstellmöglichkeiten. Also das Menü, das hat mich ja immer interessiert, auch schon im Vorfeld. Das Menü enthält viele Komponenten, die es im Original auch gab. Wie Waffen anlegen, Substanzen anlegen, das gibt's alles wieder, hat mich sehr gefreut. Es gibt viele bekannte Substanzen auch wieder. Ein, zwei neue natürlich, die durch das Kampfsystem natürlich bedingt sind, dass es die jetzt gibt. Man kann auch wieder kombinieren, durchaus auch interessante Kombinationen schaffen. Und es kommt eine neue Komponente dazu im Hinblick auf die Waffen. So, das gab's im Original nicht. Man kann jede neue Waffe, die man bekommt, kann man nochmal modifizieren. So, das heißt, man geht dann sozusagen man blickt in das Innere der Waffe, wo dann auch nochmal wie so ein kleiner Kosmos ist und kann dort nochmal verschiedene Auslegungen der Waffe auswählen. Also man kann dann eben sagen, okay, ich mache jetzt meinen Kämpfer mehr zu einem Angreifer, der soll viel Schaden machen, dann gehe ich eben eher drauf, dass ich meine Waffenpunkte, die ich zur Verfügung habe, eben eher auf physischen Schaden packe oder sowas, oder ich will den eher zum Magier machen, dann gehe ich eher eben auf magischen Schaden und sowas. Da kann man dann unterschiedliche Ausrichtungen wählen. So, oder kann zusätzliche Materia-Slots freischalten oder eben auf bestimmte Elementarangriffe mehr gehen. Das finde ich durchaus eine sehr interessante taktische neue Komponente, die es gibt, die das System auch logisch erweitert und vertieft. Finde ich eine gute Variante. Was sie da auch noch mit reingepackt haben, was ich auch gut finde, habe ich viel zu wenig genutzt, ist mir nachher aufgefallen, weil mich hat es manchmal genervt, diese Waffenmodifikation, aber ich bin da trotzdem immer ein Fan davon zu wissen, was ich gemacht habe. Deswegen habe ich es trotzdem dann immer händisch gemacht, aber ich habe es zwischendurch auch vergessen, ehrlich gesagt, dass das geht. Man kann diese Waffenmodifikation automatisch vornehmen lassen vom Spiel. Und man kann sagen, okay, dieser Charakter soll eher ausgeglichen sein, der soll eher offensiv sein, eher defensiv, und dann macht das Spiel automatisch, verteilt die Waffenpunkte so, dass das passt. Also da müsst ihr euch auch nicht mit behelligen und das Spiel macht das eigentlich relativ zuverlässig, habe ich gehört. Es werden natürlich im Rahmen der Story viel Foreshadowing betrieben, also es werden viele Ausblicke gegeben auf das, was im Original noch kommt oder kommen würde, so, oder also später kommen würde sozusagen. So, und das ist natürlich etwas, was mich so das Fanherz sehr erfreut hat, weil ich immer ganz oft schon wusste, also wenn die von irgendwas reden, wie die Wutayaner oder sowas, wusste ich immer schon, ja, Wutai, alles klar, ja. Das hat mich natürlich sehr erfreut. Das sind so Sachen, die gab's teilweise vorher noch nicht. Also ich kann mich da nicht dran erinnern an so einen Konflikt mit den Wutayanern. Aber das sind so Sachen, die haben mich sehr erfreut, einfach schon so Sachen zu hören am Rande, von denen man eigentlich nichts weiß, also die eigentlich noch nicht gefallen wären oder wie das alte Volk und sowas. Das sind alles so Begrifflichkeiten, die mich sehr erfreut haben, so, also wo das Fanherz natürlich höher schlägt. Das ist natürlich auch das Stichwort, das ist Fanservice at its best. Das kann man nicht anders sagen. Also, was sie da draus gemacht haben, grafisch, wie das aufpoliert ist, die Umsetzung, es ist natürlich ziemlich schlauchartig. Es ist so ein bisschen Open Schlauch, würde wahrscheinlich Gregor sagen von Rocket Beans. Weil man hat ganz viele Wege, die einfach durch solche Schlauchtunnel gehen, also durch Schlauchgebiete sozusagen, wo man immer nur einen Weg hat oder mal eine kleine Abzweigung, eine Sackgasse oder was weiß ich. Man hat aber dann immer mal auch so in den Städten oder sowas hat man ein bisschen größere Areale, die natürlich auch schlauchförmig dann wieder zusammenhängen oder mit mehreren Sackgassen enden. So, das wird dann speziell dann am Wallmarkt, das ist eigentlich so ziemlich das größte Gebiet, was ich so gesehen habe oder was mir so prominent hängen geblieben ist, also was am größten verzweigt war, wo ich mich ein paar Mal verlaufen habe, wo ich am Anfang überhaupt nicht durchgeblickt habe. Das hat auch Spaß gemacht, wie der auch ausgekleidet ist. Also da kommen wir auch zum nächsten. Also mir gefällt's richtig gut, wie das Spiel ausgestattet ist. Also wie die Locations aussehen, meine Fresse ist das schön. Es gibt Ecken, die haben mir nicht so gut gefallen. Also es gab ein paar Nachlandtexturen. Es gab ein paar Texturen, die haben mir nicht gefallen. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht so der Grafiktyp, also der so extrem auf Grafik achtet, aber es gab so ein paar Sachen, die ich angeguckt habe, habe gedacht, oh, das sieht nicht schön aus. So, also die auch so wirklich vor der Nase gehalten worden, so. Also vielleicht geht es nur mir so, dass das so komisch aussah für mich, oder es hat bei mir nicht richtig geladen, keine Ahnung. Aber es gab so ein paar Texturen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Dieses Nachladen hat man noch ein bisschen, wird vielleicht noch gepatcht. Und es gab noch so ein paar Hintergründe, die haben so ein bisschen bei mir die Immersion genommen, wo ich mir auch dachte, das sieht nicht gut aus, Leute. Ich weiß auch nicht, ob das nicht besser geht. Klar, das ist ein Spiel, Robert hat es ja schon gesagt, 2 Blu-Rays, das ist ja ultra krass. Oder es kann sein, dass es mir privat mal gesagt hat, dass er das gehört hat, dass es auf 2 Blu-Rays kommt, das Spiel. Ist tatsächlich so, eine Blu-Ray ist nur zum Installieren und die zweite ist die Spiel-Blu-Ray. So, klar kann es sein, dass es jetzt mit diesen Hintergründen alles nicht besser geht, aufgrund einfach der ganzen Rechenleistung und dem Aufwand, den sie da schon reinfahren, das ist auch nicht immer so, dass diese Hintergründe nicht gut aussehen. Aber mir ist es so an ein, zwei Stellen aufgefallen, gerade wenn man da Richtung zweiten Boss geht, dann so über den Slums ist, und dann runter guckt, die Slums, das sieht aus wie so ein billiger Hintergrund. Ich weiß nicht, es hat mir nicht so richtig gefallen. Oder wenn man dann so in die Ferne guckt, also gerade wenn man so größere Entfernungen hat, so wenn man weiter rausguckt, so wenn man so, das war ganz häufig in so Abschnitten, wenn man in der Höhe ist, wenn man so über den Ding steht, ganz weit hochklettert und dann so in die Ferne geguckt hat, das sah mir für mich nicht gut aus. Das sah aus wie so ein 2D-Hintergrund. Also die Entfernung, als hätte man da so eine Pappwand hingestellt. So ein, das ist so noch schnell tapeziert und ja, jetzt hast du deinen Hintergrund, das ist der Rest von Midgar übrigens. Aber das ist jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau, muss man sagen. Es gab auch wirklich wunderschöne Ansichten, gerade wenn man dann unten in den Slums ist und hoch zur oberen Platte gucken kann. Ihr müsst euch vorstellen, Midgar besteht, ist ja so eine kreisförmige Stadt und die besteht aus zwei Platten sozusagen. Also man hat die untere Platte, wo dann die Slums sind und dann gibt's noch so eine obere Metallplatte, so einen oberen Ring, der drüber ist so. Das ist auch nochmal natürlich sinnbildlich für Oberschicht, Unterschicht und man kann dann immer nach oben gucken so und teilweise auch durch die Platte durchgucken. Da sind immer so Freiräume auch zum Teil oder sind Sachen, die nicht fertig wurden oder wo es Unfälle gab. Und dann, wenn man da so von oben hoch, von unten nach oben guckt, das ist, sieht mega aus. Das ist so, da kommt schon so ein richtiges Science-Fiction-Star Wars-Feeling fast bei mir auf. Demnächst Star Wars wieder. Hoffentlich bald. Das sah richtig geil aus. Also Midgar, also da kriegt man Ansichten, gerade dann, wenn man auch nachts unterwegs ist, zum Beispiel, das sieht so schön aus. Also da bin ich stehen geblieben, habe mir den Himmel angeguckt, wie das dann so schimmert in diesem grünlichen Mondlicht, in Anführungsstrichen, dieses Makro-Energielicht. Das sieht so unfassbar gut aus, Leute. Ich sag's euch, das sieht richtig gut aus. Da stand mir wirklich der Mund offen, da bin ich stehen geblieben, habe gedacht, das ist ein Screenshot. Ein Screenshot, also. Habe ich nicht gemacht, also ein Wallpaper oder was auch immer. Ne? Das ist eigentlich ein Hintergrund, den kannst du dir, oder das ist ein Bild, was du dir einrahmen kannst. Also das war so gut. Also das gibt's generell viel, auch solche Einstellungen, wo man dann von unten so nach oben guckt oder gleich am Anfang, wenn Cloud da hochguckt zum Reaktor da in der ersten Mission, das sieht mega aus. Das ist schon richtig geil. Also ihr merkt, also ich wurde da ziemlich befriedigt auch, so was Grafik angeht und was Aussehen angeht, die Inszenierung. Ja, also das ist stark. Also ich komme da gerade fast gar nicht mehr weg. Ich komme gerade selbst schon wieder ins Staunen. Es gibt ganz viele Erzählungen auch, ganz viele Zwischensequenzen, unfassbar viele. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sie so viel reingemacht haben. Viele auch so in Ingame-Grafik gemacht. Also das sieht immer gut aus. Also ich finde generell so das Design der Protagonisten, so also gerade so die Hauptfiguren, die sehen alle so mega aus. Also es gefällt mir auch, die Umsetzung gefällt mir. Auch so die Figuren, die man so kennt aus dem Original, die sehen alle cool aus. Also mir gefallen die Umsetzung. Mir geht's da nicht so wie anderen Fans, dass sie da meckern über die Umsetzung oder die Neudesigns nicht so richtig passen. Finde ich nicht. Also ich kann mich damit anfreunden, man muss sich natürlich so ein bisschen leicht lösen von der Vorlage. Das ist, glaube ich, auch so das Ziel, was die Macher so ein bisschen mit dem Remake auch verfolgen. Also ich habe mich da auch so ein bisschen eingelesen, was so ein bisschen der Gedanke hinter der Story ist, aber dazu komme ich im Spoiler-Part. Daher passt das für mich auch alles zusammen und für mich ist das auch kein Problem, dass sie den alles so erweitern. Also für mich können da auch noch 5 Parts kommen, ey, das ist mir alles so egal. Was man aber vielleicht auch nicht so weiß, ob da wirklich noch ein weiterer Part kommt, wie man das vielleicht denken könnte. Das sage ich auch im Spoiler-Part. Vielleicht ist es besser, wenn ihr das Spiel gespielt habt, weil das besser mit der Story zusammenpasst und ich da erkläre, was ich meine. Warum ich denke oder warum meine Recherchen ergeben haben, dass es wahrscheinlich nicht so weitergeht, wie man denkt. So. Aber ich freue mich auf mehr, das merkt ihr jetzt schon. Hab richtig Spaß dabei gehabt mit dem Spiel. Ich finde die Moves geil, die Umsetzung, die Waffen, die es gibt. Es gibt neue Waffen, es gibt neue Moves, Attacken, die man mit jeder Waffe, die kommt, kann man wieder einen neuen Move meistern. Den muss man dann immer mal wieder anwenden mit den ATB-Leisten. Und wenn man den oft genug gemacht hat, dann hat man den gemeistert auf 100%. Dann kann man den mit anderen Waffen auch anwenden. So, dann kann man seine Lieblingswaffe wählen. Die Waffendesigns gefallen mir. Mir gefällt, dass in den Waffen so Slots drin sind, direkt für die Materia, wo die eingesetzt werden. Dass man das sehen kann. Gerade bei Cloud prominent sieht man das hinten am Schwert, welche Materia eingesetzt ist. Der kriegt natürlich dann später auch noch ein Schwert mit 4 Slots, was ich hatte, wo ich dann mir wie fast so ein Infinity-Gauntlet gemacht habe. Da waren quasi so links, rechts 2 versetzte Slots so schräg übereinander, die so zur Mitte zulaufen, wie so eine Spitze. So, und dann habe ich natürlich in jeden Slot eine andere Materia reingemacht, eine andere Farbe. Dann habe da einmal blau, einmal pink, einmal gelb, einmal grün. Und da habe ich mich auch sehr gefreut. Wo wir auch zu den Materia nochmal kurz kommen, es gibt auch Aufrufe, das habe ich ja schon mal gesagt, es gibt so die klassischen Ifrit, Shiva, die hat man ja schon gesehen. Es gibt noch darüber hinaus ein paar Sachen, so Vorbesteller-Sachen, was ich nicht verstehen kann, was das soll. Also ich habe auch einen bekommen, weil ich vorbestellt habe, aber den habe ich noch nicht mal aktiviert. Das ist das Schokobo-Küken, das gab es nicht. Kaktor kann man, glaube ich, noch. Kaktor und was war das andere? Karbanke kann man noch bekommen, aber das bekommt man nur, glaube ich, wenn man die First Class Edition oder irgendwas anderes vorbestellt hat. Also da muss man da Spezial Edition bestellen, damit man die bekommt, und die bekommt man im regulären Spiel dann nicht. Also im regulären Spiel bekommt man eigentlich nur Ifrit Shiva, Schokobo Mock, Schokobo Moppel, das ist so ein fetter Schokobo, und man bekommt noch Bahamut. So. Allerdings habe ich nicht alle bekommen in meinem Durchlauf, beziehungsweise wusste nicht, wie man die alle bekommt. Habe das jetzt erst nachgelesen, also da muss ich mich nochmal dran setzen, da habe ich noch Bock drauf. Ich weiß zwar nicht, ob ich Bahamut wirklich freispiele, weil das ein Grind ist. Mal gucken. Ich habe zwar Bock drauf, Bahamut zu bekommen, aber mal sehen. Ja, und die Beschwörung, da ist es ja so, wie ich das schon festgestellt hatte, die kann man dann beschwören, aber auch nicht in jedem Kampf, dann eher in schwereren Kämpfen. Also wo man dann gegen Bosse kämpft oder sowas, taucht dann so eine Beschwörungsleiste auf, und wenn die voll ist, kann man dann einen Esper beschwören. Man kann bei jedem Charakter nur einen Esper koppeln, also eine Beschwörungsmateria, und ja, wenn man den dann aufruft, kommt er halt und kämpft dann ein bisschen mit, und den kann man dann aber auch gezielt mit seinen ATB-Leisten auch Angriffe machen lassen. Die haben dann meist 2 Angriffe, die machen können, irgendein Hitzeangriff oder was weiß ich, bei Ifrit, Hitzeschlag, keine Ahnung, und dann fällt er halt nach hinten um, kann nicht mehr kämpfen. Nee, solche Sachen, und auch sonst kämpfen die eben selbstständig. Aber das sieht schon geil aus, wenn die dann dabei sind, damit rumwüten oder da ihre Attacken machen, den Gegner dann ein bisschen behindern, ablenken. Ablenkung ist natürlich auch ein Thema, was immer wichtig ist. Dafür sind die auch sehr gut. Und wenn die dann gehen, machen die nochmal eine fette Abschlussattacke. Machen da sozusagen ihren eigentlichen Beschwörungsangriff, wie sie dem Original gemacht hatten. Im Original war es ja so, dass du die aufgerufen hast, dann haben die ihren Angriff gemacht und weg waren sie. So. Und so hüpfen die halt rum, und das ist natürlich auch ein Effekt. Spektakel ohne Ende. Negativ hätte ich noch zu nennen, die Kamera, die kommt nicht immer mit. Das ist manchmal ein bisschen ein Problem. Auch so beim Schwenken hat man manchmal irgendwelche Sachen vor der Flinte, die dir einfach da plötzlich ins Gesicht springen, wenn du da einen Kameraschwenk machst. Ich hatte manchmal Probleme, ich wollte manchmal eine coole Einstellung mit der Kamera machen, dass ich mir was cool angucken kann. Und ständig hatte ich irgendein Geländer im Blickfeld oder sowas. Das hat mich genervt. Also die Gänge, also die Weitläufigkeit ist jetzt nicht unbedingt riesig so. Also das ist, wie gesagt, eher schlauchförmig zu sehen, das Spiel. Was natürlich der Story-Erzählung auch zugutekommt, dass das nicht zu sehr zerfasert. Das mag ich auch. Also man kommt mit 30, 40 Stunden, hat man es durch. 30 bis 40 Stunden Spielzeit. Je nachdem, wie viele Sidequests man noch macht. Da gibt's eine gute Stange von, ich glaube über 20 sind das. Ich habe auch nicht alle gemacht, die ersten habe ich alle gemacht, und dann hat es mich auch so ein bisschen verloren, weil ich dann auch gemerkt habe, dass die sind jetzt nicht, wie soll ich sagen, die sind jetzt nicht ultra gleichförmig, aber das wiederholt sich schon durchaus auch ein bisschen so. Also da hätte man noch ein bisschen vielfältiger werden können, und ja, deswegen habe ich dann die letzten auch nicht mehr gemacht, hatte ich dann nicht mehr so richtig Bock, und da habe ich gedacht, nee, ich will jetzt die Story weiter sehen, und da kommen dann echt richtige Highlights. Und vor allem, ich habe es vorhin angesprochen, die Sequenzen haben mich überrascht. Und da kommen vor allem noch ein paar Render-Sequenzen, die sind, da habe ich mit offenem Mund da gesessen. Da habe ich gedacht, was war denn das jetzt? Was war denn das? Wie gut sieht denn das aus? So, also, da kommt gerade dann im letzten Teil, kommen noch 2 richtig fette. In den letzten Kapiteln, das Spiel besteht aus mehreren Kapiteln, ich glaube, ja, also über 15 auf jeden Fall, ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele es waren. Und da in den letzten Kapiteln, da kommen ein paar Sequenzen, da habe ich gedacht, was geht hier gerade ab? Also wie kann man sowas machen? Also wie kann man sowas schaffen? Sowas Wunderschönes. So, wirklich. Also da hat wirklich, da ich ein, ich kann es kaum in Worte fassen, da ist mein Herz übergesprungen vor Freude. Also da war Fanliebe ganz groß. Es gibt im Spiel noch Minispiele und ein paar abwechselnde Mechaniken, so, die das Ganze ein bisschen auflockern, wie zwischendurch kannst du dann mal so ein Hebel-Minispiel, das kennt man auch aus dem Original, dass man da die Hebel gleichzeitig drücken muss. Das ist hier ein bisschen anders gelöst, finde ich auch gut so. Und zusätzlich kann man da auch nochmal, wird das eingebunden in einen extra Raum, den man freischalten kann, der dann nochmal sehr belohnt ist. Fand ich ganz cool, hat mir Spaß gemacht. Das waren natürlich auch da so Sachen, wo ich mit diesen Andeutungen, Anspielungen da wirklich immer wieder dachte, ach, das ist das. Oder wenn irgendwelche Gegner später kamen, dann plötzlich als Bossgegner, habe ich gedacht, ach klar, den gab's ja auch. Das waren im Normalspiel, waren das normale Gegner und hier tauchen die plötzlich also als Miniboss auf oder sowas. Und ich mir dachte, ach cool, stimmt, die gab's ja noch. Herrlich. Also da habe ich mich sehr gefreut. So. Also ihr merkt, da ist viel Varianz drin, was fürs optische Auge, da ist Abwechslung drin. Aber ein bisschen meckern muss ich auch nochmal, es ist auch nicht immer so, dass diese Dungeons oder sowas es gibt, wo man sich dann durchackert, diese Hauptquests, dass die immer unbedingt in der vollen Gänze spannend bleiben oder wirklich so lang nötig gewesen wären. Also da kommen ab und zu mal repetitive Abschnitte, wo ich dachte, oh, jetzt das hättet ihr euch sparen können. So. Oder da kommt dann immer mal noch eine Tür mehr, die nicht hätte sein müssen oder keine Ahnung. Also mich hat es das ein oder andere Mal geärgert. Ich weiß, es gibt Fans, die sagen, es ist viel zu kurzes Spiel. Wie kann man so ein kurzes Spiel machen als Final Fantasy 7? Für mich hätte es noch ein bisschen kürzer sein können. Ich bin da sowieso gerade, ihr habt es ja vorhin gehört, bei Assassin's Creed Odyssey, ich bin da sowieso gerade eher so auf dem Trip, dass ich das eher mag, wenn Spiele ein bisschen kürzer sind. Und sie hätten da für meine Begriffe da auch so das eine oder andere noch wegkürzen können, wo ich mir dachte, das kann ein bisschen zu viel. So. Und natürlich, was ich ganz vergessen habe, also ihr merkt, nur mal so als Beispiel, ich habe zwei Blätter hier liegen, gell, vor mir. Ein Blatt war alles bisherige, vor Final Fantasy 7 Remake. Und jetzt habe ich nochmal ein extra Blatt komplett beschrieben, nur mit Final Fantasy 7 Remake. Also ich habe mir da, das habe ich auch noch nie erlebt, dass ich mir, während ich spiele, Notizen mache, dass ich es verspüre, mir was aufzuschreiben, so, also dass ich Bock habe, das festzuhalten irgendwie und darüber reden muss. So. Da merkt ihr allein, wie groß diese Fanliebe ist, so, die da jetzt gerade auch wieder geweckt wurde. Und ich bin auch froh, dass es so gut umgesetzt wurde. So. Es gibt ganz viele Nebengespräche auch, also ganz viele Leute, wo man hingehen kann, die euch da anquatschen oder euch was erzählen, von was gerade passiert. Das, finde ich, trägt auch dazu bei, dass die Stimmung übertragen wird, gerade wenn jetzt euch so ein Anschlag passiert ist, wie mit dem ersten Reaktor, das ist ja relativ früh im Spiel, dass die dann darüber reden und sagen, oh mein Gott, wie soll es jetzt weitergehen? Und ja, mein Sohn ist da noch drin. Und das fand ich echt, das hat so eine dichte Atmosphäre geschaffen, so auch später. Das führt natürlich auch an manchen Stellen dazu, dass es absurd wird, aber dazu komme ich in meinen Spoiler-Part. So ein, zwei Sachen muss ich da noch raushauen. Und ja, es gab auch eine Szene, an der, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war, da kamen so viele Nebengespräche, dass ich das Hauptgespräch nicht mal mehr verstanden habe. Dass ich froh war, dass die Untertitel da waren. Wo es mich so genervt hat, aber das kann auch ein Bug bei mir gewesen sein. Und was mich noch etwas genervt hat am Spiel, ich weiß, das fetzt und bringt auch mehr Varianz in das Spiel rein, und zwar fliegende Gegner. So. Das irgendwie nerven mich fliegende Gegner, beziehungsweise auch Gegner so auf erhöhten Türmen. Das gibt's gerade so im ersten Reaktor auch. Ich fand, das war immer so kameratechnisch nervig so. Also das bringt so eine Unruhe rein und das ist schwierig zu fokussieren. Und ich finde, die sind auch schwierig zu bekämpfen, die fliegenden Gegner. Klar, es ist jetzt wieder eine taktische Angelegenheit, wie kriegst du die runter und sowas. Aber mich hat es irgendwie ein bisschen genervt. So fliegende Gegner finde ich störend, aber das ist, glaube ich, so eine persönliche Sache. So, also trotzdem ist das eine coole Komponente am Spielsystem, aber für mich eine nervige Angelegenheit, weil die mich irgendwie immer lange beschäftigt haben. Die Arschlöcher, wie Tobe sagen würde, der Produzent. Ja, und natürlich viel Action drin und natürlich der Soundtrack. Soundtrack, Leute. Ich habe mitgesungen. Ich habe die Tracks mitgesungen. So sehr hat mich das gefreut, was da drin war. Und es gibt dann auch so verschiedene Jukeboxen, wo sie dann nochmal so remixte Versionen haben von den Originalsongs, die man dann auch, wo man dann auch Platten sammeln kann im Spiel. Ist auch nochmal so eine Nebenbeschäftigung, die man machen kann. Die kriegt man regelmäßig auch oder kann die kaufen für einen schmalen Gildtaler sozusagen. Das hat nur Spaß gemacht, also diese remixten Versionen, so, wo dann wo es dann mal nach einer Blaskapelle eher so klingt, so ein bisschen swingmäßig ein Song, so das Thema neu aufgenommen ist von Tifa oder so, keine Ahnung, hat mir Spaß gemacht. So. Aber grundsätzlich die Themen auch im Spiel sind gut wieder neu gemacht worden und hat mir echt so viel Freude bereitet. Das sind so viele positive Erinnerungen, Gefühle wieder hochgekommen und wie gesagt, ich habe die Scheiße mitgesungen. Und das sind nur Melodien, da gibt's keinen Text. Außer Sephiroth gibt's im Prinzip keinen Text. Ja, also alles in allem, geiles Spiel. An der einen oder anderen Stelle zu viele Figuren auch noch reingepackt. Also die eine oder andere Figur hat mich auch genervt, fand ich auch unnötig. Auch an Zwischenbossen gab es so ein, zwei, die mich genervt haben, die ich unnötig fand. So. Aber im Großen und Ganzen hat es mir viel Freude bereitet und ich habe da viel wieder gesehen, an viele Erinnerungen konnte ich anknüpfen, die zum Teil auch neu besetzen, die anders sehen, Sachen neu inszeniert sehen und das haben sie wirklich gut gemacht. Ich war an mehreren Stellen baff, ordentlich umgesetzt und damit beende ich jetzt den spoilerfreien Teil. Große Empfehlung von mir, Final Fantasy VII, wer das Original gespielt hat. Wenn ihr natürlich, das soll noch gesagt sein, wenn ihr natürlich diese Originalgeschichte erleben wollt, dann vergesst das, was ich damals im Splitfeam gesagt habe. Wartet aufs Remake. Das Remake beinhaltet ja jetzt nur Midgar. Wie es weitergeht, ist auch noch nicht klar. Daher kann ich euch nur sagen, spielt vielleicht doch das Original nochmal. Aber spielt auch das Neue. Also das ist in meinen Augen, was Action-Rollenspiel angeht, der Shit. Der Shit, den ihr euch zulegen könnt. Also die haben da Sachen noch verbessert im Vergleich zu Final Fantasy XV, finde ich, am Kampfsystem. Es baut ja darauf auf. Richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht. Und das ist ein Action-Ding. Das hätte ich nicht gedacht, dass die so viel Zeug da reinpacken. Und dass es einen auch so in den Sitz drückt zum Teil. Zum Teil auch absurd, aber das gehört zum Genre dazu. JRPG, richtig geil. So, und jetzt beende ich den spoilerfreien Teil. Jetzt geht's in den Spoiler-Teil. Leute, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt und bis jetzt dran wart, dann jetzt geht's richtig ab. Leute, wo soll ich anfangen? Also, ich habe so ein paar lustige Sachen aufgeschrieben. Ich habe jetzt eben schon mal von Nebengesprächen geredet. Es gibt ein paar Sachen, da erzählen Leute ein Kram, da läuft man dann an irgendwelchen Nebencharakteren vorbei und die kommentieren dann dein Vorbeilaufen, also sehen dein fettes Schwert mit so Sprüchen wie fetter Prügel. Es gibt Charaktere, die lustige Namen haben, also wo ich einfach nur lachen musste. Einer heißt Weimer. Das ist witzig, weil, ist immer schlecht, wenn man Witz erklären muss eigentlich, aber das ist witzig, weil bei uns in der Nähe von unserer Heimatstadt ist die Kulturstadt Weimar. So, und da muss ich immer sehr lachen, wenn die immer gesagt haben, Weimar. Was sagt Weimar dazu? Da habe ich immer gedacht, hä, Weimar, was? Und dann habe ich den Namen überhaupt erst gesehen. Also ich habe auch immer mit Untertiteln gespielt, so weil ich das immer gut finde, wenn man die Leute nochmal sieht. Das ist ja im Original auch so, dass man die Namen der Leute nochmal sieht. Das ist für mich immer besser, um nachvollziehen zu können, wer das nochmal war. So. Also da kommt für mich die Verbindung besser rüber. Kann man natürlich auch abschalten. Es gibt eine Stelle, ein Minispiel, ich habe ja schon mal vorhin von Minispielen und Mechaniken geredet, wo man halb seinen Baggerschein macht, da ist das Gefühl. Es gibt im Originalspiel in den Slums so eine Stelle, wo man über so eine Roboterhand läuft, die ist aber nur fest im Original. So, da läuft man nur so drüber, diese offene Hand, so, die ist so, da ist die Handfläche so offen. So. Und in dem Spiel, jetzt im Remake, ist es so, dass man wirklich hinkommt und richtig so ein Steuerpult hat und dann wirklich mit einem Analogstick diese Hand wie so ein Baggerkran so steuern kann und das wird dann auch genutzt, um entsprechend Aerith, die dabei ist, zu transportieren auf die nächste Ebene, die dann die Leiter runterlassen kann, damit man weiterkommt. Aber auch bei diesem Minispiel zum Beispiel so, dass das zum Teil ein bisschen übertrieben wird. Das wird eben nicht nur einmal gemacht, sondern es kommt dann dreimal in diesen Abschnitt. Das ist das, was ich meinte, dass sie ab und zu mal zu viel machen einfach so. Dass ich dann dachte, ach, jetzt nochmal ein Bagger und jetzt nochmal zwei Hände, die noch kombinieren muss richtig. Oh. So, ist eine nette Abwechslung, aber dann hätten sie es nochmal reduzieren können. Dann lieber einmal zur Einführung und dann das Kompliziertere mit zwei Händen, weil das zweite war nicht viel schwerer als das erste in meinen Augen. Aber gut, sei es drum. Es gibt so eine Art Dementoren, nenne ich sie jetzt mal, im Spiel, die plotmäßig eingebunden werden. Was mich genervt hat, was ich unnötig fand, ich weiß, was sie damit machen wollten. So, also es müsst ihr euch vorstellen, das sind so ganz viele schwarze Kutten, die dann immer rumfliegen an bestimmten Stellen des Spiels und die fliegen dann überall wie wild rum und versperren zum Teil auch Durchgänge, dass man nicht weiterkommt oder verhindern, dass irgendjemand stirbt oder sowas. So, und was hat es jetzt mit denen auf sich? Das spoilere ich jetzt. Wir sind im Spoiler-Part. Diese Dementoren, das wird relativ spät im Spiel erst klar, sind sogenannte Mäuren. Mäuren sind, wenn ihr die Folge mit God of War gehört habt, letzte Splitfeam-Folge, sind Schicksalsgöttinnen. So. Und es geht darum, dass diese Mäuren, das ist diese Metaebene, die die Macher im Prinzip mitgeben, da habe ich mich nochmal eingelesen, diese, weil ich habe es auch nicht ganz gecheckt auf den ersten Blick, weil ich nicht ganz wusste, was sollte das jetzt? Die Mäuren sind Schicksalsgöttinnen, die auf ein gewisses, ja, die eine gewisse Zukunft erreichen wollen. Ein gewisses Schicksal, was den Protagonisten zuteil wird. Und dieses Schicksal ist ja vordefiniert durch das Original. So, das Original gibt vor, was aus den Figuren wird. So, und da geht das Remake andere Wege. So, das packt diese Mäuren rein, die es vorher nicht gab. Und diese Mäuren verhindern eben an manchen Teilen, wo du jetzt die Gelegenheit hättest, Sachen zu ändern, verhindern zum Teil was. Und das wird natürlich storymäßig dann auch aufgegriffen, dass das dann kurz vorm Ende auch, ganz, ganz dicker Spoiler jetzt, aber wir sind im Spoiler-Part, ich kann es raushauen, dass kurz vorm Finale dann noch der Kampf gegen die Mäuren ansteht, was ich ein bisschen merkwürdig fand, weil das für mich so ein kleines Finale, so einen Anschein von so einem kleinen Finale hatte, wie es im Original war. Weil im Original hat man am Ende auch nochmal so einen riesen Gegner wirklich, gegen den dann alle kämpfen so. Und diese Mäuren, die vereinen sich dann auch zu so einem riesen Geschöpf. Also das ist ultra brachial dann. Man geht in so eine Paralleldimension sozusagen. Man ist dann am Scheideweg des Schicksals sozusagen. Und die Figuren versuchen, ihr Schicksal zu ändern. So. Das heißt, sie kämpfen aktiv. Das ist dann der vorletzte Boss im Spiel. Aktiv gegen diese Mäuren, die natürlich in Form von so einem riesen Mutanten-Transformer-Wesen kommen. Kämpft man aktiv gegen die Viechter und muss die platt machen und dann das Ding eben nacheinander zerstören, sozusagen diesen Riesen, damit die Mäuren quasi ihre Macht über das Schicksal nicht mehr ausüben können und eine neue Zukunft eintreten kann. Und das wird dann auch in ganz vielen Flashs schon mal angedeutet, so was kommen würde, so eben der Tod von Aerith und alles, dass das schon mal in Szenen alles angedeutet wird, aber dass jetzt alles Geschichte ist. So. Was natürlich den Machern die Option gibt, deswegen jetzt das Spiel anders fortzusetzen. Ich habe mich auch schon gewundert, warum das Spiel Final Fantasy VII Remake heißt und nicht Final Fantasy VII Remake Episode 1 oder sowas. Das liegt wohl daran, dass sie diese Mäuren bewusst eingebaut haben, um hier quasi Midgar relativ originalgetreu zu machen, ein bisschen auszubauen und dann aber durch diesen Mäurenplot zu sagen, okay, ihr habt am Ende das Schicksal besiegt, ihr habt triumphiert über unsere vorgesehenen Wege und dadurch könnt ihr jetzt die Geschichte neu schreiben. So. Was dazu führt, dass wahrscheinlich der nächste Teil, da kommt was komplett anderes wird. Also die werden die Geschichte irgendwie verändern. Davon ist jetzt auszugehen. So, deswegen wird der nächste Teil wahrscheinlich auch nicht Final Fantasy VII Remake heißen, sondern, was weiß ich, Final Fantasy VII The Later Saga Endgame. Nee, keine Ahnung. Es wird wohl was anderes werden. Dafür bin ich offen. Ich löse mich da sowieso gerne von der Vorlage. Ich bin da für Neues offen. Auch wenn ich es mir natürlich gewünscht hätte, dass sie das nochmal genauso remaken, aber andererseits, ja, warum will man ein 1:1 Remake? Was soll das? Warum soll man das wollen? So, klar ist das Fanherz glücklich, aber ich war jetzt zum Beispiel, mir geht's so, ich war mit dem zufrieden, was ich bekommen habe. Ich finde, sie haben es geil gemacht. Und ich bin absolut d'accord mit der Erzählung grundsätzlich. Mir gefällt es, was sie draus gemacht haben, dass sie sich die Freiheiten genommen haben, dass das auch dazu führt, dass man mit bestimmten Figuren wie Jessie, die ich vorhin gesagt habe, von Avalanche, von der man mehr erfährt, ihre Hintergründe, aus welchem Elternhaus kommt sie, dass man zu der eine andere Bindung aufbaut, so dass diese Figur, die im Original im Prinzip fast namenlos war, also namenlos ist jetzt übertrieben, aber von der man nicht viel wusste, dass die plötzlich ganz anders beleuchtet wird und dass man da die Möglichkeit hat, ganz anders zu trauern. Ja? Also da muss ich sagen, da hat mich das Spiel auch gekriegt, obwohl ich es nicht wollte, obwohl ich genau wusste, wo die hinwollen. Ich wusste ganz genau, die stirbt, so, dass sie deswegen die näher beleuchten, gell? Ah, die Arschlöcher haben mich gekriegt, ey. Haben mich dran gekriegt. Kenn mich mal. Das spricht ja für das Spiel und die Inszenierung. So. Vielleicht spricht es auch nicht für mich. Aber ich denke, grundsätzlich kann man sagen, das spricht für die Inszenierung. Zumindest. Ja, das. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Also das Finale gipfelt auch darin, dass man dann auch schon einen Kampf gegen Sephiroth hat. So, Sephiroth hat grundsätzlich auch, wird natürlich sehr vorgezogen. Also damals war er geheimnisvoll im Original. Wurde relativ spät erst offenbart, Sephiroth so richtig. Was er auch vorhat oder was sein Ziel ist. Und jetzt taucht er natürlich schon ziemlich früh im Spiel auf und immer wieder in Flashs und begegnet Cloud und versucht ihn zu manipulieren und da werden natürlich ganz viele Sachen schon angedeutet, die man weiß als Fan. So. Und das hat mir auch gut gefallen, dass Sephiroth so eingeführt wird. Was mich überrascht hat, dass da wirklich schon so ein Endkampf stattfindet gegen ihn. Also dass sowas mit eingebaut ist, das hat mich ein bisschen überrascht, aber jetzt im Nachhinein mit dem ganzen Kontext können sie es machen, meinetwegen. Warum denn eigentlich nicht? Ja. Gerade wenn sie ihn so früh mit reinnehmen, warum soll es jetzt nicht in diesem Remake, gerade wenn das so einen Abschluss darstellen soll, des Leitfadens am Original, jetzt dieses Remake, warum soll man dann nicht Sephiroth als Endgegner nehmen? Weil das ja auch wieder so diesen remakten Gedanken abschließt, so dass man dieses Duell am Ende auch hat. So. Und das Gespräch auch zwischen den beiden aufkommt am Ende. Die Gegenüberstellung, alles. Also gehe ich mit d'accord und finde ich auch okay. Hat mich sehr überrascht, dass sie es so gemacht haben. Sehr, sehr überrascht. Wie gesagt, bin mit dem Meuren irgendwie nicht so richtig warm geworden. Ich fand die auch nicht unbedingt, ich fand nicht, dass sie cool aussehen oder sowas. Das hat mich eher genervt. Ich fand die sahen nicht toll aus, so auch weil das alles dann so gleich aussieht, wie die da rumfliegen und so faserig sind. Und, ach, ich weiß nicht, das hat mir nicht gefallen. Aber ich verstehe, wo sie hinwollen und da macht das natürlich dieser Kampf gegen Schicksal schon Sinn. So, und das ist fast schon wieder extrem meta und schon wieder clever von den Machern. Also das finde ich so im Nachhinein fast schon wieder extrem, schon fast wieder ein bisschen geplot-twisted. So. Also interessanter Ansatz und gehe ich mit. Bin ich absolut zufrieden mit. Also wie gesagt, ich bin ja sowieso zufrieden mit dem Remake. Absolut. Und habe da Riesenspaß gehabt, um es nochmal zum fünften Mal zu wiederholen. Es gab auch Stellen im Spiel, wo ich so dachte, ey, das ist gerade ein bisschen Metal Gear Solid-mäßig. Also wo wirklich so Einstellungen kommen. Gerade so dann an dem Turm, das ist im Original Boss 4. Das kann man auch alles vergessen natürlich in dem Spiel. Es gibt so viele Zwischenbosse und nochmal Zwischenabteilungen, dass ich da mit den Zählen nicht mehr nachhergekommen bin am Ende, wie viele Bosse ich eigentlich bekämpft habe oder Zwischenbosse hatte, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es darum zu verhindern, dass die obere Platte auf die Slums quasi fallen von Avalanches Heimat quasi, also von Avalanches Versteck, von den Slums. So. Und ja, da kämpft man sich dann so einen Turm hoch, der quasi dessen oberen Ende quasi die Steuerungskonsole ist von dem Stützpfeiler, der ausgeklinkt oder der zerstört werden soll. So, und auf dem Weg nach oben kommen dann entsprechend Reno und Root von den Turks und versuchen dich aufzuhalten und die sind halt im Helikopter und reden so mit Cloud. So, und da dachte ich so, diese Gegenüberstellung, das hat mich so an Metal Gear Solid 1 erinnert, so dieser Heim-D-Moment, man läuft auch erst den Turm da hoch, ewig lang Treppen im Kreis und dann trifft man eben diesen Heim-D, der einen angreift und da miteinander quatscht und dann auch so über diesen Lautsprecher und sowas. Es hat mich, ich weiß nicht, es kann sein, dass es eine Referenz war. Auf jeden Fall war es sehr ähnlich. Vielleicht war es auch zufällig, aber könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Weiterhin spielen auch Sonnenbrillen und Augen eine große Rolle immer wieder im Spiel, finde ich. Also die Augen sind generell richtig gut gemacht. Also das gefällt mir auch gut. Also man hat das Gefühl, man kann richtig in die Seele von den Leuten gucken. Also die sind unverschämt gut gemacht. Sonnenbrillen sorgen immer mal für Gags auch. Also gerade Root von den Turks, das ist halt so ein glatzköpfiger Typ mit Anzug. Und der hat halt immer eine Sonnenbrille auf. So, und dem wird halt immer mal die Sonnenbrille zertrümmert oder da fällt mal um, also kriegt man aus Maul oder kommt irgendeine Explosion, dann fliegt die Sonnenbrille weg oder wird aus Versehen zertreten. Und irgendwo holt er immer wieder eine neue Sonnenbrille her. Das ist so der Running Gag. So, fand ich ganz witzig. In der deutschen Synchro gibt es ein paar richtig lustige Sprüche, ist mir aufgefallen, die fast ein bisschen trashig sind, aber die mich sehr zum Lachen gebracht haben. Unter anderem Tifa, die ja immer gern mit den Fäusten kämpft und rumtritt, so Nahkämpferin, sagt eben dann an einer Stelle, an der sich Cloud eben Sorgen um sie macht, sagt sie dann, keine Sorge, ich kann auf mich aufpassen. Und wer Ärger macht, kriegt einen Tritt. Habe ich gefeiert. Weiterhin gibt es natürlich auch dieses Dance-Off? Also es gibt auch verschiedene Minispiele, die es im Original auch gab. So dieses Kniebeugen gibt es wieder. Fand ich sehr cool, dass das wieder gibt im Gym. Am Walmart. Und es gibt auch dann auch diese Verkleidungsnummer mit Don Corneo. Übrigens auch mega gut getroffen. Denn seine Umsetzung ist eine der besten in meinen Augen. Auch wie sie den dargestellt hat, wie der spricht und alles. So dieses Mafia-artige, gleichzeitig so ein bisschen infantil, aber immer noch einen Plan in der Hinterhand. So. Also der ist trotzdem nicht dumm. So, da spielt er damit. Und dann aber trotzdem immer dieses blöde Geräusch, was er macht. Also Humor spielt auch viel eine Rolle in dem Spiel. Der macht dann immer so ein hässliches Geräusch. Hui! Hui! Ha! Hui! Also sorgt immer mal wieder für einen Lacher, so, weil es auch ein bisschen doof ist. Wird später auch von den Protagonisten auch mal parodiert, wo sie dann ihm gegenübertreten. Fand ich ganz geil. So, ich fand auch das Boss-Design, also von den Originalbossen, die man ja eh kannte, alle mega. Richtig gut umgesetzt. Ob es der Skorpion ist, ob es dieser Airbuster ist. Also ein riesen Roboter. Das hat mir übrigens auch gut gefallen. Der zweite Boss, das ist im Original eigentlich so ein riesen Roboter. Sieht aus wie so ein Riesensoldat. Und der wird schon auch so, während man durch den Dungeon geht, durch den zweiten Reaktor, den man sprengen will, sieht man dann in der Fabrik schon, wie der so ein bisschen hergestellt wird. So. Man sieht so, oh, wenn wir dem gegenübertreten, das könnte ein Problem werden, da sollte man lieber vorsichtig sein. So. Und da wird dann auch schon so ein bisschen angedeutet, wird gesagt, ja hier, wir machen jetzt eine große Zerschaustellung draus. Also die werden dann konfrontiert mit einem von Shinras Leuten, Heidegger. Und der sagt dann hier, der Airbuster wird euch vor den Kameras, wir machen quasi eine öffentliche Zerschaustellung. Wir richten euch öffentlich hin. Ihr werdet sozusagen öffentlich platt gemacht vom Airbuster. Und ihr könnt nichts dagegen machen. Es ist eine Riesenmaschine, habt keine Chance. Und das sagen die Protagonisten tatsächlich auch. Sagen, der ist eigentlich für große Einsätze gemacht, gegen Riesenmonster. Wenn wir gegen so ein Vieh kämpfen, haben wir ein Riesenproblem. Und dadurch, dass das dann schon so angedeutet wird und man weiter durch diese Räume geht, hat man die Möglichkeit, verschiedene Schlüsselkarten zu finden, so also Berechtigungskarten. So. Und diese Berechtigungskarten geben eine Möglichkeit, ein Terminal zu bedienen. Und diese Terminals gibt es eben für die Ausrüstung des Airbusters. Der wird parallel noch beladen mit Munition und sowas, so mit Bomben für seine Giga-Angriffen, für seine Giga-Schockwelle und sowas. Das sind auch so Angriffe, die es im Original gab. So. Und dann kann man den natürlich so ein bisschen sabotieren. Das sieht man mal auf so Übersichtsbildschirmen. Dann sieht man, ja, 4 von 4 geladen oder 4 von 4 bereit, sollen beladen werden. Und dann kannst du sagen, nee, soll umgeleitet werden an die Deponie. Und dann kannst du immer so ein bisschen wählen, okay, ich lade eine von diesen Megabomben weg oder ich lade eine von seinen Infochips weg und alles bringt eben was. Also alles schwächt den an irgendeiner Stelle. Ich habe zum Beispiel diese ganzen Gigabomben, das waren 3 Stück, alle entsorgt, damit er mir mit denen nicht auf den Sack gehen konnte. So, fand ich geil, dass du da diese Option hast, den so ein bisschen gezielt zu schwächen, weil du dich immer so ein bisschen entscheiden kannst taktisch, was soll jetzt auf die Deponie. Und im Umkehrschluss kommt man später eben noch, was ich vorhin angedeutet habe, mit diesen Schalträtsel, mit diesen Hebelrätsel, was es im Original gibt, gibt es noch ein zweites Steuerungspult auf der Rückseite. Also wenn man sich dann umdreht, ist noch ein Steuerungspult mit solchen Hebeln, wo man dann nochmal dieses Minispiel machen muss. Und wenn man das erfolgreich schafft, dann öffnet sich eine Tür zur Entsorgungsanlage und dort sind dann diese ganzen Behälter, die man entsorgt hat mit seinen Bestandteilen und die kann man sich dann alle einsacken. Geil. Das fand ich sehr belohnt. Das hat mir Spaß gemacht. Das fand ich eine coole Idee. So, die hat das richtig bereichert. Der dritte Boss ist auch gut getroffen, dieses Monster in den Untergrund unter Don Corneos. Also ich gehe jetzt immer vom Original aus. Es kommen natürlich noch viele Bosse dazwischen. Es gibt sogar eine Geisterabteilung, damit habe ich nicht gerechnet. Es gibt so eine Art Geisterbahnhof, den gab es auch im Original. Und da reden die aber so ein bisschen drüber und da gibt es, glaube ich, keinen so richtigen Boss. Das ist dann eher wie so ein Labyrinth gemacht. Und jetzt hier in der Umsetzung gibt es dann auch noch einen fetten Geisterboss und sowas und verschiedene Geister, die man wieder mit unterschiedlichen Taktiken machen muss. An hier sind sogar zwei Geisterbosse, fällt mir gerade ein. Also geil gemacht. Die haben auch coole Designs dann, diese Geisterbosse. Die sehen echt mega aus. So, die machen echt was her. Ja, der dritte Boss, wie gesagt, hat mir gefallen aus dem Original. Dieses Monster, das kommt auch später nochmal wieder. Und dann, genau, also man hat so bei den Bossgegnern auch immer verschiedene Moves, hat man immer wieder gesehen im Kampf, die sie auch im Original gemacht haben. Gut gefallen hat mir einfach auch, wie sie diese Zwischenaufgaben zum Teil auch, diese Side-Aufgaben eingebunden haben. Es gibt eine Figur, die auch neu ist, das ist so ein Entwickler von Shinra, so ein Junge, der aber sagt gleich von vornherein, hier musst du dir keine Sorgen machen. Ich versuche neue Materia zu entwickeln, muss mir aber dafür ein paar Kampfberichte für meine Forschung vorbeibringen. Das wäre nicht schlecht, das kannst du ja nebenbei machen. Das ist auch kein Problem, das schaffen wir auch nebenbei. Also nicht alle, aber die meisten. Und er bietet dir dann immer wieder neu entwickelte Materia an, die du zum Teil nur über ihn kriegst auch so. Und die kriegst du dann für 100 Gil günstig. So, also einmal für 100 Gil, danach kostet es dann 1000, 2000, sind dann relativ teuer. Aber wenn man diese Kampfberichte gemacht hat, kriegt man es zumindest einmal für lau. So. Und das habe ich natürlich dann auch fleißig immer in Anspruch genommen. Habe mir da jede Materia natürlich gekauft oder versucht, die Kampfberichte immer nebenbei so ein bisschen zu erfüllen. So. Das ist auch sinnvoll eingebunden, sodass es dir auch hilft fürs Kampfgeschehen, dass dir diese Kampfberichte wieder helfen, das Kampfgeschehen, also die Kampftaktiken zu verinnerlichen oder was dir hilft beim Kampf. So. Finde ich gut gemacht, genauso das ganze Tutorial, wie alles eingeführt wird, wie was funktioniert, wie was erklärt wird, gefällt mir gut, schön knapp gehalten, das war im Original manchmal ein bisschen lang mit den Erzählungen so drumherum, ja, jetzt musst du das, jetzt kannst du das machen, hast du verstanden, wenn du Nein gedrückt hast, hast du es dir nochmal erklärt, so nach dem Motto, und zusätzlich hast du ja noch die Möglichkeit, jetzt in dem Remake da auf die Unterlagen zuzugreifen, dir nochmal Tutorials anzugucken, so die auch gut gemacht sind, die man da gerne nochmal anschauen kann im Zweifelsfall. Es gibt auch am Wallmarkt neue Charaktere wieder eingebunden, so Untergebene von Don Corneo, die es auch nicht gab im Original. Madame N gibt's. Oder den Schokobo-Typen, den habe ich gerade vergessen. Bill wahrscheinlich, Schokobo-Bill wird das wahrscheinlich sein. Bin mir gar nicht mehr sicher. Und dann gab es noch einen, Arjan oder sowas. Der ist so ein bisschen metrosexuell oder sowas soll da sein. Ja, das ist auch cool gemacht, finde ich dann, wie man dann an diese Verkleidung kommt. Weil Don Corneo lässt ja nur Frauen rein zu seiner Brautschau. So, man will aber Tifa retten, die freiwillig als Braut dort in sein Lager geht, um ihn auszuhorchen, was Shinras Pläne betrifft. So, und Aerith sagt aber schnell zu Cloud, sagt, nee, hier, wir müssen ihr helfen, ja, das wird nichts. Also klar kann die sich helfen, aber Don Corneo ist einer der Schlimmsten, den es überhaupt gibt und den seinen Untergebenen hat er noch alles und das schafft die nicht allein, da müssen wir ihr schon zur Hilfe kommen. Und dafür muss man sich halt reinschmuggeln in die Villa. So, also Aerith wird auch so nicht durchgelassen, ist nicht schick genug aufgetackelt und Cloud muss sich natürlich tarnen. So. Und dafür muss man so ein paar Nebenmissionen machen mit eben den Untergebenen. Man braucht ein Empfehlungsschreiben von den Untergebenen, eben einen von den dreien sozusagen, ob es nun Madame M ist oder dieser Bill oder der andere. Ich weiß jetzt nicht, ob der Bill heißt. Verzeiht's mir, wenn ihr es gespielt habt. Auch dieser Schokobo-Typ. Und kann sein, dass er Bob heißt, keine Ahnung. Ja, und dafür muss man dann wieder verschiedene Nebenmissionen machen, so ein paar Botengänge oder sowas. Und ja, wie das dann alles gemacht ist, auch umgesetzt ist, dann diese, wie die alle danach aussehen. Es gibt ja mehrere unterschiedliche Kostüme, es gibt für jeden drei unterschiedliche Kleider, die sie bekommen können, je nachdem, wie man sich in manchen Dialogoptionen unterscheidet. Also Tifa fragt einen relativ früh im Spiel mal, hey, wenn wir mal Zeit haben, machen wir uns mal einen schönen Abend, so nach dem Motto. Und ja, was gefällt denn dir, was soll ich denn anziehen, so nach dem Motto, oder was für ein Kleid. Ich will auch, dass dein Kleid dazu passt, oder dein Outfit. So, und da fragt sie einen eben, was man am liebsten möchte oder was man denkt, was ihr stehen würde. Und ich habe da, glaube ich, was Exotisches ausgewählt. Und das hat mir tatsächlich auch richtig gut gefallen. Das war dann sowas richtig traditionell Japanisches. Das hat mir auch richtig gut gefallen, das Outfit so. Das sah richtig schön aus. Hat auch gut zu Tifa gepasst, fand ich so. Also ich habe mir auch die anderen mal noch bei YouTube angeguckt, die anderen Outfits. Das eine oder andere gefällt mir nicht so richtig. Natürlich sind die auch dabei, die es im Original gibt. Da gibt es ja keine Auswahl, glaube ich. Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, man konnte da irgendwas noch auswählen. Das Glänzende oder sowas, das Glatte. Also irgendwelche Optionen gab es da noch. Aber ich kann mich da nicht an unterschiedliche Kleider erinnern. Und hier sind die natürlich ultra krass gemacht. So Cloud kriegt da fast schon ein bisschen so ein barock anmutigendes Kleid, hatte der bei mir. Tifa, wie gesagt, sowas Exotisches. Und Aerith, also die haben mich alle, also ich habe da eine relativ gute Wahl getroffen. Im Gegenzug zu meinem Witcher 3 Playthrough, wo ich da im absoluten Ende gelandet bin, habe ich an dieser Stelle meine richtig gute Wahl getroffen. In meinen Augen die beste Wahl. Die hat richtig gepasst. Das hat mir auch von allen Outfits, die ich jetzt im Nein-Nein noch gesehen habe, am besten gefallen. Aerith hatte so ein richtig langes, rotes Abendkleid. Das sah so richtig klasse aus. Also das war so eine Mischung aus Femme Fatale und einer Frau, so einer richtigen edlen Dame. So, also das hatte richtig Klasse. Das hat mir richtig gut gefallen. So. Und dann auch dieser Reveal, so, wenn das dann per Videosequenz gezeigt wird, alles, wenn Aerith dann mit ihrem Kleid ankommt, man hat das vorher noch nicht gesehen und wartet auf sie auf der Brücke vor Don Corneos Anwesen und sie kommt dann so an mit ihrem Kleid und dann kommt noch in dem Moment ein Feuerwerk. Ey, das ist so, das ist fast schon ein bisschen schmalzig, aber das ist so unfassbar gut. Das ist Hollywood. Hollywood ist das. Und witzig ist auch die Nummer, wie man mit Cloud an sein Kleid kommt. Da muss man nämlich mit diesen Arian, der ein Auge auf Cloud geworfen hat, muss man noch so ein Dance-Off hinlegen. So. Das fand ich echt nicht schlecht gemacht. Also man muss dann immer die richtigen Tasten drücken an der richtigen Stelle und das ist so alles in die Performance mit eingeflossen. Also da siehst du dann im Hintergrund immer schon mal so, die drehen sich so und du siehst zwischen denen schon so ein Quadrat, so dieses Quadratzeichen so. Und dann kommt immer wie so ein Funke hingeflogen und wenn der Funke das passiert und der Kreis sich schließt so, das Quadrat geht dann zu, nee, das sind so Bienenwaben, diese Bienenwaben, die gehen dann so zu nach innen und wenn das quasi passiert, musst du drücken so. Und je nachdem, wie gut du gedrückt hast, kriegst du natürlich bessere Bewertungen und sowas. Und das fand ich echt cool eingebunden. Das ist mega gut inszeniert wieder. Also die Inszenierung ist in meinen Augen über allem erhaben. Also es ist richtig großes Kino. Und dann natürlich gibt's danach noch ein Makeover für Cloud, so, wo dann alle ankommen und dann wird er geschminkt schnell und zack, zack, zack und dann siehst du, wie Cloud aussieht und Aerith sitzt daneben, freut sich den Arsch ab, gell, und und da macht das alles Spaß. Ich finde ja auch diese Charaktere einfach cool gemacht. Aerith hat auch sowas Forsches so ein bisschen gegenüber Cloud, so, die lockt den so ein bisschen aus der Reserve. Cloud ist ja so ein bisschen verschlossen. Introvertiert so, auch so ein bisschen arrogant leicht, so, er rückt auch nicht immer so ganz mit der Sprache raus, was gerade in ihm vor sich geht, er hat natürlich auch ständig immer ja so, das habe ich irgendwo auf Instagram gelesen, muss ich sehr lachen, seine Clouds Migräneanfälle. Da kriegt halt dann immer so, da fässt er sich immer so an den Kopf und dann gibt's immer so einen kurzen, so wie so ein Marco-Flashback, so, wo dann immer irgendwas trifft, irgendeine Erinnerung hochkommt. Das passt alles auch thematisch, so. Muss sehr lachen und, ja, das passt einfach auch super gut rein, so. Und diese Art von Cloud eben so, wie Aerith sieht, ihn dann versucht so aus der Reserve zu locken und ihm dann auch so entgegnet. Er sagt dann an einer Stelle, wenn man mit ihr rumzieht, und nebenbei sagt er dann, ja, diese Monster gehen immer auf die Schwachen der Gruppe. Und das sagt sie so, ja, wie gut, ja, komisch, aber warum greifen sie denn immer dich an, so. So, und später sagt sie dann irgendwann nochmal so als Nebensatz, sagt sie so, hey, diese Monster, die gehen echt immer auf den Starken der Truppe. So, also sie dreht das dann immer so ein bisschen um, was er zu ihr sagt, ist so ein bisschen gewitzt und entgegnet ihm da gut. Das mag ich sehr. So, das finde ich super. So, also da haben sie einfach alle gut getroffen. Ich finde Barrett gut. Barrett sorgt auch für mehrere Lacher. So, der ist natürlich auch so ein bisschen hölzern hier. Der ist ja so der Macho-Typ. Macho-Typ nicht, sondern der Muskel-Uwe-Typ. Fetten Body. Fette Muskel. Jo. Und der sorgt natürlich dann auch für einige Lacher, wie der sich so bewegt oder wie er mit den Leuten umgeht oder wie, was die Leute ihm entgegnen, wenn sie schlagfertig dann auf seine Sprüche reagieren, mag ich sehr, so die Interaktion. Und jetzt kommen noch zwei Highlights von mir. Ein Highlight, Don Corneo hat so einen Untergrund Wettkampf, so eine Wettkampfarena. Und dort muss man auch im Rahmen der Story kämpfen. Man kann danach auch noch dort kämpfen. Und man muss dort 3 Kämpfe bestreiten. Also so ein Turnier macht man damit im Rahmen der Story. So, und das wird halt immer schwerer, so diese Kämpfe. Und wenn man das dann geschafft hat, denken wir, das war's. Und dann heißt es, nein, einen Spezialkampf gibt's noch. Don Corneo will quasi diesen Moment jetzt noch nutzen und noch ein bisschen mehr Geld von den Wetten und so reinholen. Jetzt gibt's noch einen Spezialkampf. Jetzt kommt ein Gegner, mit dem ihr nicht gerechnet habt. Ein Gegner aus der Hölle selbst. Und ich dachte so, was wird denn das jetzt? So, und habe ich überlegt, welcher Gegner könnten das sein? Auf wen spielen die jetzt an? Also mir war schon irgendwie klar, jetzt kommt irgendeine Anspielung aus dem Original. Jetzt kommt irgendein Gegner, den man kennen muss. So, und habe so gedacht, hey, was soll das jetzt sein? Ifrit? Nee, den habe ich ja schon. Keine Ahnung. So, und dann geht so diese Hebebühne inmitten der Arena hoch. Und was steht da? Ein Haus. So ein Fachwerkhaus. Dann sagen sie, es ist das Höllenhaus. Und ohne Scheiß. Ich habe in dem Moment ich gedacht, was? Ich soll jetzt gegen Haus kämpfen? Das ist halt so ein Ein-Mann-Haus, kann man sich vorstellen. So ein kleines Haus, so, wo eine Person drin, so eine Hütte, die irgendwo im Bergen stehen könnte, wo so der Almöl hier drin wohnt, so nach dem Motto. So, das passt schon in Relation. Das ist wirklich so ein Haus, nicht zu groß, aber du musst wirklich dagegen kämpfen. So. Es ist das Höllenhaus. Und ich dachte so, was ist denn das? So, und hab's überlegt, an irgendwas erinnert dich das. Und dann fiel mir wieder ein, tatsächlich, es gab irgendwo in den Slums, gab's Gegner, auf die bist du getroffen, und das waren tatsächlich solche Häuser, so. Und ich weiß auch nicht, ob die damals wahrscheinlich hießen, die auch Höllenhäuser, vermutlich, aber gegen die konntest du auch kämpfen, die waren auch ein bisschen lästig, und die haben sich dann ab einem gewissen Energiepegel, wenn du gegen die gekämpft hast, haben die sich dann transformiert, da kamen dann so Roboterhände raus, also das war im Prinzip einfach nur ein Transformer in dem Sinne, so ein Roboter, der quasi sich in ein Haus transformiert hatte, und an einem gewissen Punkt hat er dann die Arme rausgenommen, da kam der Kopf raus und hat er neue Attacken gemacht. Und genauso ist dieser Kampf auch inszeniert. Du kämpfst am Anfang gegen dieses Haus, was so rumläuft und dich immer versucht zu attackieren, gegen dich dagegen rammt und sowas, unten drunter wie so Rollen hat. Und dann an einem gewissen Punkt, also die Gegner haben auch immer mehrere Phasen, wo die neue Attacken machen und sowas, sich dann nochmal verwandeln oder irgendwas Neues kommt. Und genau dieses Haus macht dann auch diesen Move, verwendet sich dann in diesen Roboter und kommt dann oben ein Kopf raus und Hände und macht dann irgendwelche Feuerattacken und Kram, Explosionen. Und das war ein Kampf, der hat mir auch ganz schön was abverlangt. Also das war echt dieses scheiß Höllenhaus, das war wirklich aus der Hölle. Das hat mich richtig genervt, das Vieh. Und das hat natürlich dann auch wieder nochmal einen Move mehr, als es im Original hatte oder sowas. Das kann dann plötzlich noch so noch bald wie fliegen und sowas. Also es wird dann immer absurder. Das war auch einer der Momente, wo ich dachte, what? Was geht da ab? Das war jetzt mega weird. Irgendwie wieder geil, dass sie dieses Haus trotzdem noch eingebaut haben und dann eben auch in diesen Maßstab mit reingenommen haben, dass du wirklich gegen ein großes Haus kämpfst. Es war irgendwie war es auch schon wieder geil. So, das kannst du eigentlich kann man es gar nicht drüber beschweren. Es ist nur originalgetreu. Naja, aber cool eingebunden. Ja, und dann auf jeden Fall auch, nachdem er dann bei Don Corneo kommt, dann eine Stelle auch, der hat so einen Untergebenen, der ist auch neu, so einen jungen Typen, und der hilft einem dann auch ein bisschen. Was auch neu ist, bei dieser Brautschau, fand ich auch ganz cool, bei der Brautschau wählt er, glaube ich, Aerith. So. Und man ist dann selbst mit Tifa im Nebenzimmer bei seinen Gehilfen. Für die wird man dann zur Seite abgestellt, so dass die Spaß haben können. Und dann kämpft man sich halt raus und versucht, Aerith zu retten. Und jetzt im Remake ist es Cloud, der ausgewählt wird. Und das fand ich cool. Das fand ich cool, dass sie das gemacht haben, weil ich mir dann auch so dachte, Leute, pass auf, dass ihr nicht hier an der Falle tappt, hier, gell, zu viel hier Frauen zur Schau stellen in engen Kleidern oder sowas, gell. Was jetzt auch nicht in allen Varianten so ist. Also es gibt ein, zwei Kostüme, wo ich sage, okay, ist gewagt. Aber das, was ich hatte, war sehr, meinen Augen sehr klassisch, sah gut aus, für Frauen mit Stil. Und das fand ich gut, dass es solche Kostüme auch gab und dass er dann eben Cloud auch will, das hat mir gut gefallen. Also Cloud wird dann auch, kommt ihm dann auch so ein bisschen blöd und sagt dann so, ach, du, widerlich und sowas, während er hier auf die Frauen geiert und er sagt dann, wie war das? Hä? Ja, du fühlst dich wohl stark, ja, sowas mag ich. Was mag ich, wenn Frauen stark sind? Und dann wird er eben Cloud aus. Fand ich sehr cool. Und ja, entsprechend kommen dann die Mädels, um eigentlich Cloud zu retten oder Cloud da abzulösen. Das war sehr cool. Und dieser Gehilfe von Don Corneo, den trifft man dann eben später. Man will ja dann hoch auf die Platte, man will ja dann hoch zu Shinra, nachdem dann entsprechend Sektor 7 die Slums in Trümmern liegen, nachdem da der Pfeiler gesprengt wurde, will man dann hoch und im Original klettert man hoch über so ein langes Stromkabel und alles, was da so ein bisschen runterhängt und Kram, was bei der Explosion halt so ein bisschen kaputt gegangen ist. Und jetzt im Remake ist es so, dass man dann zu Don Corneos Villa zurückgeht und diesen Typen wieder trifft da, seinen Gehilfen, und der sagt halt dann, ja, okay, pass auf, ich kenne einen Weg, wie er da hochkommt, aber erst musst du mir helfen. So, wie es halt immer so typisch ist. Und das war so ein Zwischenplot, der mich dann echt genervt hat. Das war das, was ich vorhin angedeutet hatte, dass er dann sagt, ja, okay, wir müssen jetzt nochmal eine Kanalisation, ich brauche noch was von Don Corneo, wir müssen sein geheimes Lager, und dann geht er dahin und dann wird sein Schlüssel geklaut angeblich. Das ist aber gar kein Schlüssel, und dann rennst du so einem hässlichen Vieh hinterher, was das Baby von einem Boss ist, und ach, hör auf, und dann triffst du den Boss nochmal wieder und Don Corneo nochmal wieder, und ach, das war so. Ich meine, ich fand die Idee nicht schlecht, dass der Boss nochmal wiederkommt, und gerade weil man den auch nicht endgültig besiegt, weil der am Anfang, am Ende einfach so durch die Wand bricht und wegläuft noch vor deinen Augen, also so gemütlich wegspaziert, dass man den nochmal wieder trifft, fand ich ganz okay, aber so diese Passage von wegen, ja, jetzt müssen wir nochmal da runter, weil ich habe noch was zu tun, fand ich nervig. So, fand ich unnötig. So, das war für mich so ein Teil, der sich so richtig offensichtlich gestreckt hat. So, ich dachte, oh, da habe ich jetzt absolut keinen Bock drauf. Ich will eigentlich jetzt hoch. Ja, ich will jetzt meinen Weg hoch zum Shinra-Hauptgebäude machen. So, und das ist ja vor allem so nach 20 Stunden oder sowas, wo du dann denkst, jetzt geht's langsam ans Ende zu. Wo ich mir dann so dachte, das muss jetzt echt nicht sein. So, es hat mich ein bisschen genervt. Aber okay, muss man in Kauf nehmen, weil das Spiel eben relativ linear ist und ja, es ist ziemlich linear, um es besser zu sagen. Und ja, da kommen wir nicht drum rum. Ja, und danach der Aufstieg dann hoch zur Platte. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Ich kann mich schon gar nicht mehr so richtig erinnern, wie man dann da hochkommt. Ach so, er gibt einem dann Greifhaken, stimmt. Enterhaken! Mit dem Enterhaken kann man sich dann über die Mauer ziehen und dann macht man seinen Weg nach oben, stimmt. Das hat mir dann auch nochmal gut gefallen. Da geht es dann so über die Trümmer, so macht man sich dann langsam einen Weg hoch zum Shinra-Hauptgebäude, was auch komplett neu war, so dieser Weg, so über diese Trümmer, also das gab es so ein bisschen, aber da ist man nur so ein bisschen geklettert, so, das war nicht viel im Original, und so ist man da eben richtig hochgeklettert und steht dann am Ende eben vorm Shinra-Hauptgebäude, zwischendurch gibt es noch einen Boss aus dem Original, da kommt so ein Roboter, fand ich auch cool, dass sie den an der Stelle eingebaut haben, also das hat gut gepasst. An der Stelle war es auch wieder, da hat man dann so über Midgar gucken können, so rundrum. Und da hat mir wieder der Hintergrund zum Beispiel nicht gefallen. Das war eine der Stellen noch. Aber wie gesagt, das waren auch nur so ein, zwei Stellen, wo ich so grafisch ein bisschen nicht so richtig wusste, so, wo es mich echt ein bisschen rausgerissen hat. So. Aber nachdem man dann oben ist, an der Stelle wird es nochmal richtig fett. Dann ist man vom Shinra-Hauptquartier und meine Fresse. Das ist kurz nachdem ich gemeckert habe, quasi innerlich beim Spiel, kommt dann, das hast du plötzlich dieses fette Hauptquartier vor dir. In richtig geiler Grafik. Denkst du einfach nur, meine Fresse, da geht's jetzt hoch. Und wer das Original gespielt hat, weiß, das hat 69 Stöcke. So. Stockwerke natürlich. So. Also nicht Äste. Und ja, da muss man natürlich da durch. Und das gefällt mir auch gut, wie sie es umgesetzt haben, wie man sich dann in die Tiefgarage reinschleicht und dann, also man muss nicht durch jeden Stock natürlich durch, man geht dann so etagenweise durch, so kriegt dann, muss dann erst mit der Fahrstuhlkarte besorgen, da ist dann auch schon wieder ein bisschen Foreshadowing, wer das Original kennt, weiß, da stehen schon die Fahrzeuge und sowas, mit der dann die Verfolgungsjagd kommt, dann raus aus Midgar. Und ja, also das Gebäude, das Shinra-Gebäude war nochmal richtig geil. Das war wirklich, also da haben sie sich dann wirklich kurz vorm Ende nochmal ein richtig geiles Highlight ausgedacht, wie sie das inszeniert haben, was man da machen muss, auf wen man da noch trifft, so, da taucht dann nochmal ein Ex-Soldat auf, so, der Cloud wiedererkennt zum Beispiel und sagt, hey Cloud, du bist es, ich hole hier den und den. So, das fand ich nochmal eine coole Andeutung, dass sie den nicht vergessen haben, dass der Mann der Einheit war, dass er durch Zufall halt jemanden trifft, der ihn wiedererkennt. Das ist, macht auch Sinn, absolut Sinn. Mit dem Fahrstuhl wird nochmal so ein bisschen Gag betrieben, wenn man dann die Fahrstuhlkarte hat, heißt dann so, jetzt machen wir erstmal die ersten 60 Stockwerke und dann fährt man halt hoch nach dem 10. Stockwerk, wollen zwei Soldaten zusteigen, Kampf. So, dann fährt man weiter, 20 Stockwerke, wollen drei Soldaten zusteigen, Kampf. Und dann sagen sie schon, oh Mann, jetzt wird doch nicht im 40. Stockwerk wieder Soldaten kommen und dann hält es halt im 35. Stockwerk oder so zwischendurch irgendwann so eine krumme Zahl und dann steht halt so ein Ingenieur vor denen oder euch ein Mitarbeiter, guckt die an und steigt halt ein und erkennt die nicht wieder und erzählt noch irgendwas von Avalanche und denkt so, ach, gar nicht vorzustellen, wenn Avalanche heute hier auftaucht. Ich glaube, der telefoniert. Wenn Avalanche auftauchen würde, das wäre ja ein Ding, ne? Und quatscht noch von denen und die stehen halt dann dahinter. Fand ich sehr lustig so. Und dann stellen sie halt auch nochmal fest, hier gibt's halt auch noch normale Leute oder normale Bürger, die hier mitarbeiten. Hier sind nicht nur alle Feinde sozusagen, sondern Leute, die sich dem ergeben, dem Regime. Ja. Und ja, bis zum 60. Stockwerk geht es dann relativ gut hoch. Dann brauchen wir so ein paar Stockwerkkarten zur Entriegelung. Das war im Original auch so, dass man die dann erst finden muss. Hier wird es ein bisschen anders gemacht, so über Quests so ein bisschen, so über die Story getragen. Fand ich auch gut, absolut nachvollziehbar. Und da kommt dann auch noch der Bürgermeister zum Sprechen. Fand ich auch gut, dass sie den mit eingebunden haben, dass der heimliche Unterstützer von Avalanche ist. Fand ich eine coole Idee. Und kurz bevor man den Bürgermeister trifft, stand mir der Mund dermaßen offen. Da kommt man nämlich, validiert sozusagen seine Karte als Besucher. Und dadurch bekommt man so eine Sightseeing-Tour durchs Shinra-Gebäude. So, man macht so eine Museumstour. So, und da haben sie wie so ein kleines Museum aufgebaut mit so den Shinra-Sachen. Die unterschiedlichen Leiter der Abteilungen, wie sie im Original auch schon waren, sind alle dabei. Die lernt man auch so mit der Zeit alle kennen, werden nachher alle vorgestellt. Also schon vorher im Spiel, auch immer wieder sieht man die schon mal. Gefällt mir auch gut. Und dann auch dieses Museum, wie das ist mit den Hologrammen. Die da ein bisschen was erzählen über die Abteilung, dass man so Einblick in die Abteilung erhält, dann werden Videos abgespielt, die ein bisschen erklären, was Shinra vorhat, so in der Zukunft, so natürlich so image-dienlich, gell. Shinra ist der Konzern für die Zukunft. Mit Makroenergie sichern wir noch heute die Zukunft von morgen. So, und dann erzählen sie halt, was sie in Zukunft vorhaben und sowas, gell. Und wir wollen ein tolles Midgar bauen. Und bauen gerade die Straßen aus. Und urbane Planung wird gerade vorangetrieben. Das fand ich so richtig cool. Das hat mir richtig gefallen, so dieser Einblick so in das, was die gerade machen mit den einzelnen Abteilungen, was macht wer. Das ist so ein interessantes Detail, was ich echt mag. Und dann kommt eben so ein Vorstellungsraum, so ein kleiner Theaterraum. Und das ist so eine Kuppel sozusagen, wie so ein Planetarium gemacht. Und da kommt man rein und dann startet eine Sequenz. Und da stand mir die Fresse offen. Leute, ich kann es nicht mehr anders sagen. Da wird eine Sequenz abgefahren, eine Rendersequenz, wo dann erzählt wird, was das alte Volk ist. Und also wo so ganz viel nochmal aufgegriffen wird aus dem Original. So, wo Shinra eben so erzählt, was so der langfristige Plan ist für die Zukunft und wie sie eben mit Hilfe des alten Volks noch eine bessere Zukunft schaffen können durch die Makroenergie und dass er im Prinzip eigentlich dass so die Städte des alten Volks urbar machen wollen, also quasi ja dann entsprechend sich umbauen wollen, so. Und ja, also wie das inszeniert ist, dieser Film, der da abläuft, was da für Kamerafahrten gemacht werden, was da gezeigt wird, so Kamerafahrten durch die Natur, wo plötzlich dann mal so über die Materia gesprochen wird, dann fliegt mal so Ifrit Shiva, so, das ist so ein richtiger Imagefilm, in dem aber die Protagonisten gleichzeitig drin sind, so als 3D-Figuren, so, die sich das live mit angucken, so da durchfliegen sozusagen, durch das Vorhaben von Shinra, so. Und das sieht so geil aus. Also da war ich einfach nur noch baff. Einfach nur noch baff. Richtig geil. Richtig geil. Ja, und danach trifft man dann auf den Bürgermeister, der einem dann noch ein bisschen hilft, sich als heimlicher Unterstützer von Avalanche ausgibt. Und auch noch im Spiel wird auch noch klar, dass es noch mehrere, dass es noch Hauptgruppen gibt. Also dass die, das Avalanche, was wir quasi unterstützen, dass das nur eine Splittergruppe ist, von der Hauptgruppe. So, das war mir eigentlich bisher auch nicht ganz klar. Weiß auch nicht, ob das neu ist. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber fand ich auch ganz interessant, dass der Bürgermeister auch ein Unterstützer von denen ist und sagt, ja, pass auf, ich helfe euch. Ja, damit kommt er dann dahin und ich habe eure Spuren hier verwischt, sonst wärt ihr gar nicht durchgekommen. Finde ich auch nochmal gut, dass sie diesen Plot noch ein bisschen aufgegriffen haben, dass der im Prinzip die Kameras alle blind gemacht hat oder mit anderen Bildern überspielt hat, weil er sich eben nur noch zum Bibliothekar oder Archivar degradiert fühlt und eigentlich nichts mehr zu sagen hat durch Shinra, obwohl er der Bürgermeister ist. So. Und ja, das war einfach nur grandios, also was da alles kommt. Und dann kommt noch die Walze. Die Walze ist quasi ein Teil, der Forschungsteil vom Shinra-Hauptgebäude. Da ist oben so ein runder Teil quasi dran im Gebäude. Das wird die Walze genannt von Hojo, dem Leiter, dem verrückten Forscherleiter der Forschungsabteilung. Und da kommt man dann nochmal so durch den seine ganzen Labore, trifft Genova und sowas und da taucht dann noch Sephiroth natürlich auf und wie das Ende dann alles gemacht hat, das fand ich super. Also bis auf ganz das Ende mit den Mäuren, das hätte ich nicht gebraucht. Die Mäuren waren für mich so ein Ding. Es gab einen Punkt auch noch in der Story, wo ich dachte, ui, was wird das jetzt? Der Moment, in dem Sephiroth Barrett plötzlich das Schwert durch den Körper rammt, da habe ich gedacht, fuck, was haben die gerade gemacht? Aber dann wird er halt durch die Mäuren wiederbelebt, weil das ist ja nicht das vorgesehene Schicksal von Barrett. Und danach machen sie es ja dann im Prinzip nach der Motorradfahrt, die es noch gibt. Motorradfahrt übrigens richtig geil. Danach machen sie es ja dann zunichte, dann am Scheideweg des Schicksals. Besiegen sie die Mäuren und sichern sich ein neues Schicksal. Und da wird auch nochmal angedeutet, dass Zack, also der Typ, dem Cloud quasi nacheifert, dass Zack ein anderes Schicksal ereilt hat, dass der nicht gestorben ist. In Crisis Core, also Crisis Core habe ich auch noch nicht gespielt, das muss ich gleich mal nachholen, dass Zack das überlebt hat sozusagen und Cloud nach Hause gebracht hat. Also es wird im Prinzip die komplette Geschichte auf den Kopf gestellt, in Anführungsstrichen, also nicht auf den Kopf gestellt, aber es wird ein neuer Ausgang ermöglicht, eine Paralleldimension im Prinzip aufgetan. Und mal gucken, wie es weitergeht. Der nächste Teil wird vermutlich nicht Remake Episode 2 oder irgendwas heißen, so Remake 2, sondern wird wahrscheinlich einen komplett anderen Namen tragen. So, ja, ein Ding habe ich noch, ein Charakter, der mich richtig aufgeregt hat, Locke heißt der, das ist so ein Motorrad-Dude, man hat zwischendurch im Spiel schon mal eine Motorradverfolgungsjagd, eigentlich gibt es in Final Fantasy 7 nur die dann am Ende aus Midgar raus und mit dem hat man zwischendurch schon mal eine, der ist so drüber, der hat so eine Löwenmähne, so richtig so oben über den Kopf drüber gekämmt, nach hinten richtig lang gestylt und der ist einfach nur so drüber, hat auch ein Schwert und sieht da sofort eine Rivalität mit Cloud und irgendwie ist da sofort angespornt, sich mit ihm zu duellieren. Den fand ich so unnötig und drüber. Den hätten sie auch rauslassen können. Der war so daneben, das müsst ihr euch mal angucken. Also, was der für Stunts mit dem Motorrad macht, das ist so Comic Relief, also da dreht sich da und dann Vorderachse, Hinterachse, gedreht in der Luft und jetzt Vorderstand. Ich hab Toy Story 4 jetzt vor kurzem gesehen. Falls ihr den gesehen habt, da gibt's diesen Motorradtypen. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Doug McDuke. Nee, Kaboom. Duke Kaboom heißt er, glaube ich. Und der macht auch immer so sinnlose Stunts. So. Na, warte, da steht immer da. Ich bin Duke Kaboom. Mach dann so, mach so einen Anstand. Superman. Ja, Duke, hast du Zeit für uns? Ein noch. Und dann musst du noch seine letzten Stunts machen. So ähnlich ist dieser Typ auch. Er ist so drüber. Das ist unfassbar. Den fand ich richtig nervig. Aber zum Glück sieht man den nur relativ früh im Spiel und danach taucht er nicht wieder auf. Ich habe nochmal mit dem gerechnet, aber zum Glück war er danach weg. Aber der lebt noch. Also es besteht die Option, dass er wiederkommt. Mal sehen. Cool fand ich noch, man hat ja immer nur gesehen, dass Cloud gekämpft hat. Tifa, Barrett und Aerith hatten wir so ein bisschen gesehen. Und von Red 13, von diesem ja, Tiger-Löwen-Wesen, das sprechen kann, war ja mal keine Rede so richtig. Also das hat man nicht so richtig gesehen, dass man das steuern konnte. Der tritt zwar der Truppe bei, aber den kann man nicht aktiv steuern. Das war mir auch schon fast klar, da habe ich mit gerechnet, dass der nicht steuerbar sein wird. So. Weil der kommt so spät im Spiel, dass das keinen Sinn macht, den jetzt noch einzuführen mit dem Kampfsystem. So. Das ist absolut, das wäre Quatsch gewesen. So. Das ist für mich absolut sinnig. So, dass der nur so nebenher dir hilft oder dann nebenbei irgendwas macht, aber immer am Kampfgeschehen mit teilnimmt, so indirekt oder direkt. Ja. Okay, also, ich bin rundum zufrieden. Also, ich habe ein paar Kritikpunkte, aber die positiven Punkte überwiegen dermaßen, dass ich das Ding einfach nur mega empfehlen kann für Leute, die es original gespielt haben und sich dessen bewusst sind, dass das natürlich nur ein Teil vom Original ist und da Bock drauf haben, das mal in schöner Grafik zu sehen und natürlich auch offen sind für neue Interpretationen, auch, wie gesagt, viele neue Bosse, neue Erzählstränge, dann ist das euer Game. Also von mir eine Riesenempfehlung. Ich kann nichts anderes sagen als Empfehlung. Ist übrigens ab 16, das Spiel sehe ich gerade noch. Ja, geil. Einfach nur geil. Boah, Leute, ich bin fertig. Das war's von dieser Spezialfolge. Bleibt gesund. Denkt an den Planeten. Marco Energie. Macht uns alle besser. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll. Ich bin geplättet. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal habt ihr wieder mit Robert das Vergnügen. Schöne Grüße nochmal an Robert und alle, die zugehört haben. Und natürlich Ricard und Smith. Und macht's gut, Leute. Bis bald. Wir hören uns wieder. Euer Peter. Die Dorfschönheiten. Bis zum nächsten Mal.